Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot die besten Filme der 2010er Jahre. Dieses Mal freue ich mich auch wieder, Gäste zu haben. Es hat leider bei dem Jahresrückblick ja nicht geklappt, das haben wir ja schon angekündigt. Aber dieses Mal sind sie wieder vereint, beide Tobis auf einmal. Gott sei Dank. Drei Tees. Ja, stimmt. Toffer, Tobi. Nach wie vor, nach all den Jahren, gibt es keine gute Art, euch zu unterscheiden, außer an der Stimme. Irgendwie solltet ihr vielleicht mal so ein Tag haben oder sowas. Weiß ich nicht, wie man die Tobis unterscheiden kann, aber kann man halt nicht. Ja, und wir reden auf jeden Fall über die besten Filme des Jahrzehnts. Und die einzige Regel, die ich vorher gesetzt hatte, war, jeder darf nur 10 Filme nennen. Das ist natürlich brutal und das wird sehr, sehr unangenehm, dass man manche Sachen nicht nennen kann, die man auch wirklich gefeiert hat. Verstehe ich absolut. Ich glaube, du fandest es auch sehr schlimm, dass du nur 10 nehmen darfst. Ja. Und dementsprechend, ja, wir haben auch nicht so ein klares System, haben wir jetzt nicht, wer welchen Film wann nennt. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine klare Top 10, du hast eher eine Top 10 gemacht. Also bei dir wird wirklich am Ende so dein bester Film des Jahrzehnts stehen. Ich habe mich da jetzt nicht klar entschieden für, aber ich könnte dann während des Podcasts, vielleicht merke ich das dann, was so für mich das absolute Highlight war. Und ja, genau, also ich glaube, wir können einfach reihum gehen und einfach Filme nennen. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Ich fange jetzt extra nicht an, damit ich nicht wieder irgendwas spoiler, irgendwas Krasses. Dann würde ich einfach mal mit meiner Nummer 10 starten. Okay. Und zwar ist es Spider-Man Into the Spider-Verse. Habe ich nicht mal gesehen, habe ich natürlich viel Gutes zugehört, aber Tobi guckt schon so skeptisch. Hast du den gesehen? Du hast 10 Plätze für 10 Jahre und es landet ein Spider-Man-Film drin. Hast du den gesehen? Nein, ist das der Zeichentrickfilm? Das ist ja. Der Zeichentrickfilm. Und ich habe viel Gutes über ihn gehört. Das, was ich gerade gesagt habe, war das gut, oder was? Nein, auf Reddit. Der wurde echt ziemlich gefeiert. Der ist wirklich unverschämt gut. Also das ist echt eine Frechheit, dass dieser Film so gut ist. Aber er ist einfach verdammt gut. Und ich habe mich echt lang so gedacht, die Animation sieht komisch aus und keine Ahnung. Und dann habe ich mich echt ins Kino gesetzt und mir den angeguckt und bin weggeblasen worden. Das ist ein grandioser Film. Das ist der Spider-Man-Film, den man schon immer sehen wollte. Krass. Aber ihr euch einfach vehement dagegen weigert. Nee, nicht wie ihm. Also ich habe den auch auf meiner Watchlist und werde den irgendwann gucken, weil ich auch gehört hatte, dass der wirklich gut ist. Es hat sich halt nie ergeben. Und ja, er ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, Alter, kostet das, was es wolle, ich werde mir den jetzt irgendwie besorgen und den sofort anschauen. Das ist eher sowas, den wirst du mir irgendwann mal leihen oder so und dann gucke ich den. Ich habe den tatsächlich auf Blu-ray schon. Ja, nehme ich an. Also, wenn es einer der 10 besten Filme der letzten 10 Jahre ist, musst du den ja auf Blu-ray haben. Versuch's noch rauszufinden, ob er ernst macht oder ob es ein Joke ist. Prank, Bro. Es ist wirklich mein absoluter Ernst. Also, wenn Batman vs. Superman auch noch kommt, dann glaube ich dir nicht mehr. Der ist leider nur in meinen Honorable Mentions. Okay. Und ich weiß, es ist ein grandioser Film, aber. Ja. Für die Top 10 hat es gerade nicht gereicht. Hat gerade so Platz 11 knapp dran vorbeigeschrammt. Ja. Okay, ich hätte einen Vorschlag fürs Durchgehen. Also, ja? Wir können auch gerne noch über Spider-Man reden. Ihr habt ja nichts zu sagen. Aber du kannst gerne was über den Film sagen. Also. Der Film ist einfach fantastisch. Also, der Hauptdarsteller ist dieses Mal nicht Peter Parker, sondern Spider-Man? Ja, der andere. Miles Morales, genau. Sehr erfrischend. Und er hat auch diesen Meta-Humor, aber nicht auf diese Deadpool-Art, die schon ein bisschen ausgelutscht ist, finde ich mittlerweile. Sondern auf eine wirklich. Der Film ist einfach faszinierend. Man muss das kurz übersetzen, dass Tobi die ganze Zeit mit den Schultern zuckt, während der andere Tobi den Film feiert. Man muss diesen Film sehen, um zu glauben, dass der wirklich so gut ist, wie er ist. Also ich kann es mir schon vorstellen, ich glaube einfach, die Skepsis kommt daher, dass wir einfach unfassbar viele Spider-Man-Filme, vor allem in diesem Jahrzehnt, hatten. Also hat mir nicht drei verschiedene Spider-Man dann streng genommen in diesem Jahrzehnt. Miles Morales animiert, dann hatten wir Andrew Garfield, fällt ja auch noch in das Jahrzehnt auf jeden Fall. Aber Spider-Man 3 war doch. Nee, aber ich meine jetzt als dritten meine ich jetzt den animierten Miles Morales dann. Achso. Und dann hatten wir auch noch den Tom Holland, den aktuellen. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass wir einfach, lass mich mal nachzählen, wir haben wahrscheinlich fast 10 Filme, in denen Spider-Man vorkommt, in diesen 10 Jahren gehabt, oder? Kann das sein? So, wenn du alle Marvel-Filme, wo er auftaucht, mitzählst, dann. Und ich glaube, das ist das, warum man einfach, wenn man diesen Namen hört, so ein bisschen denkt: Ah, ja, okay, also Spider-Man ist doch ein bisschen durch und ein bisschen abgenudelt, weil man es andauernd kriegt. Und ich glaube, daher kommt die Skepsis. Also ich interpretiere jetzt Tobis Skepsis so, beziehungsweise dass die Skepsis, die viele Leute haben, werden. Skepsis ist eine ganz andere, also ja, okay, ist auch ein bisschen viel Spider-Man, aber A, ist es ein Superheldenfilm. Wie schaffen Superheldenfilme in die Top 10? Also, aber okay. Eben. Und, also, ich weiß nicht, in allen Listen, die ich mir angeguckt habe, naja, egal. Auf jeden Fall, das andere ist, es ist ein Zeichentrickfilm. Das kommt noch dazu. Kein Zeichentrickfilm. Alter, was ist das überhaupt für eine Wertung? Es ist ein Zeichentrickfilm, der ist automatisch schlechter. Okay, es ist ein Animationsfilm. Also, ohne Witz, also dieser Film, der ist also erstens von der Handlung her grandios, zweitens der Soundtrack, leck mich am Oloch, der ist grandios, der ist so mitreißend und dann noch, ja. Also ich will das auch gar nicht abwerten, ich finde das völlig legitim, diese Wahl, ich verstehe natürlich, warum es Tobi irritiert. Ich möchte ihn jetzt sehen, weil jetzt bin ich natürlich wirklich, also ich finde es wirklich merkwürdig. Und deswegen, ja, also wenn ich die Blu-ray mir nächste Woche nicht ausleihen darf, bin ich fast ein bisschen beleidigt jetzt. Also jetzt ich habe schon überlegt, meine Top 10 einfach aus Blu-ray mitzunehmen, um die euch dann an euch zu verteilen. Das wäre cool gewesen. Ich glaube, ihr habt wir hätten Cover gehabt, Filme, die wir angucken können. Ja. Das wäre natürlich nicht schlecht gewesen. Also eigentlich müssen wir jetzt tatsächlich fast ein Watch-Date ausmachen und Spider-Man zu dritt gucken und dann gucken, ob Tobi während des Films immer wieder mit den Schultern zuckt, so, was? Das ist einer der besten Filme. Der sich hat auch gehört, dass er wirklich gut ist, aber ich glaube schon, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich hatte schon immer den Eindruck, der wird schon so gefeiert, wenn man muss schon Bock auf das Genre haben, natürlich. Also ich glaube, es ist nicht ein Film, der, so manche Filme, weißt du, zum Beispiel im Science-Fiction-Genre und selbst Leute, die nicht Science-Fiction mögen, mögen den Film. Und ich glaube, ich hätte jetzt angenommen, so wie der Film sich vermarktet hat, dass es schon ein Film ist, der spricht schon explizit diese Leute an, die in diesem Mythos sich auskennen, die... Man muss auf jeden Fall die vorherigen Spider-Man-Filme gesehen haben, um wirklich alle Witze irgendwie von diesem Film zu verstehen und auch alle Anspielungen. Aber der Film funktioniert auch für sich selber. Okay. Also, wenn man natürlich jetzt keinen Bock auf Superhelden hat, dann... Okay. Allerdings ist es auch eher eine Coming-of-Age-Story, was Spider-Man eigentlich grundsätzlich ist, aber... Ja. Okay. Der ist besser. Aber finde ich gut, dass wir kontrovers starten. Ich glaube, ich nenne jetzt einfach was, wo ich mir, also wenn den nicht jeder von uns auf der Liste hat, würde ich mich sehr wundern. Ich habe halt ein bisschen Angst mit deiner Platzierung. Für mich wäre es und mit der Platzierung wäre es einfacher, wenn du uns jetzt das Ja sagst und wir dann die Filme aus dem Jahr sagen. Das ist eine gute Idee. Das ist interessant. Das ist Spider-Man, Into the Spider-Verse. Außer du hast noch einen anderen Film in dem Jahr auf deiner Liste, das musst du dann vorher immer kurz checken. Also ich habe mehrere Filme, die das gleiche Jahr haben. Ja, das ist ja okay. Aber dann können wir zumindest mit dem Jahr mal anfangen. Zwei. Nee, ich meine in dem Jahr, jetzt speziell. Genau, 2018 hat er zwei Filme in seiner Top 10. Ach so, das ist das gleiche Jahr. Ah, okay. Genau. Okay. Aber, ich weiß nicht, wann Spider-Man rauskam. Aber Spider-Man Into the Spider-Verse war 2018. Ja, genau, und jetzt könntest du... Nee, dann nimmst du mir trotzdem vielleicht einen Film weg. Nee, das glaube ich nicht. Sehr unwahrscheinlich, weil Tobi ist sich, glaube ich, sehr sicher, was ich für 2018 nehme. Das war auch mein bester Film 2018, als wir den Podcast gemacht haben. Dann kannst du gerne 2018 machen. Ich habe genug Alternativen. Ja. Übrigens, ich hoffe, niemand hört die Jahresrückblick-Podcasts. Ja. Weil das überschneidet sich nämlich absolut nicht mit meiner Top-Liste, die ich jetzt gerade habe. Aber wirklich gut, dass du sagst. Das habe ich nämlich auch gemerkt, als ich die Liste gemacht habe, wo ich dann teilweise in einem Jahr, wo ich noch weiß, was ich als bester Film im Podcast gesagt habe, und jetzt aus dem Jahr einen anderen Film nehme. Einfach weil, wenn ich so das ganze Jahrzehnt überblicke und auch so ein bisschen gucke, was ist so die Bandbreite, die dieses Jahrzehnt geboten hat, dann werden es teilweise andere Filme werden. Also geht mir auch so. Man das entwickelt sich ja auch. Nee, das Einzige, was bei mir gleich ist, weil es halt auch erst jetzt 2 Jahre her ist, streng genommen, ist halt 2018. Da ist es schon noch dieselbe Wahl. Und Filme entwickeln sich ja auch. Also ja, mein Beispiel ist immer, da können wir gleich auch wieder überspringen, außer das hatte ich mal auf der Liste, ist Mad Max. Mad Max habe ich gesehen, bin rausgekommen und gesagt, scheiß Film. Und dann so nach den Jahren und inzwischen war es so weit, dass ich ihn fast in die Top 10 aufgenommen hätte, weil ich sehr gerne habe. Bei mir ist er auch sehr knapp dran vorbeigeschrammt. Aber dann reden wir gar nicht lange drüber. Bitte. Nee, es war bei mir auch so. Also, ist bei mir auch nicht drin gelandet, aber kann man schon nennen als einen Film, der natürlich in dem Jahrzehnt recht eingeschlagen hat. Nee, also für mich ist 2018, Überraschung, ist natürlich Hereditary. Also ich habe ihn damals erwähnt und ich stehe immer noch zu dieser Wahl. Hereditary war für mich absolut mega geil. Also als jemand, der das Horrorgenre für sich vor allem in diesem Jahrzehnt sehr entdeckt hat, ich war kein Fan früher vom Horrorfilm, weil die meisten Sachen halt, ja, der Slasher war halt in den 90ern auch noch sehr groß und ich war eigentlich nie ein Fan von diesem, ja, Teenager, wenn halt abgeschlachtet Ding. Und in dem Jahrzehnt ist es für mich halt super deutlich geworden, wie viel psychologischer der Mainstream-Horror auch geworden ist. Und dementsprechend war das halt genau meine Ecke. Also einfach im Grunde ein Familiendrama, was sich als Horrorfilm tarnt. Und ja, wir wissen, glaube ich, alle, wir haben auch über den Film super ausführlich gesprochen, deswegen brauchen wir über den nicht immer wieder reden. Oh. Aber ja, das war auf jeden Fall für mich 2018 das absolute Highlight. Ich habe gestern tatsächlich nochmal versucht, mir diesen Film anzugucken. Und ich werde einfach nicht warm mit diesem Film. Ja. Ich verstehe, warum die Leute den mögen. Der ist großartig inszeniert, schauspielerisch echt grandios, aber Es ist halt kein Spider-Man drin. Es ist halt kein Spider-Man drin, ja. Niemand wird von der Spinne gebissen. Ein bisschen ärgerlich, nur fucking Ameisen. Ich würde das nicht als Mainstream-Horror bezeichnen. Nein, also der ist nicht wirklich Mainstream, aber halt im Sinne, er ist jetzt auch nicht, also da sind bekannte Schauspieler drin und so, also der Regisseur war unbekannt, aber so, also er ist nicht. Aber die 10er Jahre haben auch ganz scheußliche Horrorfilme hervorgebracht. Ja, ganz schlimm. Ist Paranormal Activity, ist da der erste noch in den 10er Jahren oder ist der erste bei den 2000ern? War schon gut. Aber der erste ist in den 2000er Jahren. Aber oder? Wenn du guckst, was die da draus rausgezogen haben an Zeug und also das Genre selber, würde ich sagen, hat vielleicht sich weiterentwickelt, ja, aber nicht als Ganzes, sondern in kleinen Einzelnen vielleicht. Ja. Nee, eben, also klar, ist ja nicht super Mainstream, viele Leute haben ihn nicht gesehen, aber ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass es der absolute Nischen-Indie-Hit war oder sowas. Von daher war schon. Aber also lief bei uns ja auch. Für einen Nischen-Horrorfilm ist auf jeden Fall im Mainstream angekommen irgendwo. Ja, genau. Also er hat schon, glaube ich, sehr schnell einen Kult entwickelt. Er ist nicht irgendwie sowas, was verkannt wurde oder so, sondern die Leute haben ihn ja auch, die Kritiker haben ihn ja sofort gefeiert. Das ist jetzt nicht so wie Fight Club, der ein Film, der erst Jahre später dann so populär wurde, sondern. Ja, das meinte ich eigentlich mit Mainstream. Aber ja, dann dementsprechend, was ist dein 2018er Film? Wenn du hast auch nach Jahren, oder? Ich habe auch nach Jahren sortiert. Das Problem ist, 2018 habe ich so viele Filme, die ich alle gern sagen würde, dass ich vielleicht später dann ein Jahr einfach auslasse und dann noch einen aus. Ja, das habe ich mir auch überlegt, je nachdem, was ihr sagt. Okay, ich weiß nicht, ob bei dir draufsteht. Ich glaube, es steht ein anderer drauf. Deswegen sage ich jetzt, mein Platz 1 2018 war The Guilty. Ich weiß nicht, ob das im Podcast mein Platz 1 war. Da könnte es auch was anderes gewesen sein. Das war der norwegische Film, glaube ich, wo so ein Polizist am Telefon hängt. Und vermitteln muss. Genau, das ist die Notrufzentrale, wo angerufen wird. Ja. Und dann ruft eine Frau an und sagt, ja, ich bin hier irgendwie gefangen. Helfen Sie mir im Grunde. Und das ist so entwickelt sich der Plot dann. Und der Film ist gar nicht so besonders großartig, würde ich sagen. Sondern der ist einfach, also ich könnte es mit nicht auflegen vergleichen. Der spielt auch nur in der Telefonzelle. Der spielt wirklich nur im Telefoncenter, oder? Ja, ich glaube, ich habe den Film schon mal abgefeiert. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn schon mal abgefeiert habe. Wir haben ihn auf jeden Fall erwähnt im Podcast. Er ist halt 90 Minuten oder so. Also das ist jetzt auch nicht so mega lang, aber er ist 90 Minuten richtig spannend. Also für mich war er richtig spannend. Und von daher. Nee, also war auch vor allem finde ich, es ist ein cooler Film, weil das halt so ein ganz anderes Spektrum dann zeigt. Eben weil es ist ein einziger Drehort. Ja. Es ist eigentlich auch nur eine Figur im Grunde. Es kommen am Rande andere Leute in dieser Notrufzentrale vor. Aber wir sehen nur ihn, wir hören nur die Stimme von dieser Frau und eine komplette Story entfaltet sich und man hat nie das Gefühl, dass dieses Gimmick, dass man nur ihn sieht, erzwungen ist. Und es fühlt sich schon irgendwie nach einer richtigen Story, nach einer voll entwickelten an. Und ja, also fand ich auch wirklich gut damals, aber war jetzt für mich eben nicht das Highlight des Jahres. Aber ist mal ein cooler anderer Film. Also 2018, das kann man auch festhalten, gibt es richtig viele Filme. Also ich hätte auch noch einen, oder kommt ihr nie drauf, den vielleicht dann ganz am Ende noch. Weil das. Ja, wir können auch die Honorable Mentions mal machen in dem Jahr. Ich weiß nicht, ob das bei dir halbwegs einsehbar für dich ist, was 2018 war. Okay, 2018, also meine Honorable Mentions habe ich jetzt nicht nach Jahren. Okay. Dann machen wir es einfach am Ende. Ja. Genau, dann machen wir die einfach am Ende. Ja, dann Tobi, mach du wieder ein. Also meine Nummer 9, ich glaube, wir zwei haben den Film auch zusammen gesehen und den habe ich damals auch im Podcast erwähnt, wäre Closet Monster. Nee, wir haben den nicht zusammen gesehen. Du hast den aber damals im Podcast erwähnt und ich habe ihn bis heute auch nicht gesehen. Und da haben wir damals schon drüber geredet, dass du mir den auch leihen musst, damit ich den sehen kann. Aber ich habe den nur auf, weil es den leider nicht auf Blu-ray gibt, habe ich den nur auf Amazon gekauft. Ach so. Okay. Einer der wenigen Filme, die ich gekauft habe, tatsächlich auf Amazon. Den gibt es gar nicht auf Blu-ray. Nein. Das ist ja auch wieder komisch irgendwie, weil. Ja, gut, der kam auch nicht in Deutschland in die Kinos wahrscheinlich. Nee, es ist ein kanadischer Film auf jeden Fall. Mhm. Geht um einen Jungen, bei dem sich die Eltern scheiden, trennen und. In jungen Jahren und er irgendwie später noch mit diesen Folgen klarkommen muss. Zudem ist er auch noch schwul, was aber nicht den Film, glaube ich, beschreibt, weil der Film geht um sehr, sehr viel mehr als nur irgendwie um sein Outing und keine Ahnung. Es geht sehr viel wirklich um die Trennung der Eltern und was das mit einem Kind ausmacht, wenn die Eltern nicht fähig sind, das miteinander wirklich zu klären und mit dem Kind zu klären. Und quasi das Kind entscheiden lassen müssen. Großartiger Film. Ich finde einfach wunderschön. Ich schaue mir den ab und zu einfach gerne an, wenn mir langweilig ist. Weil man sich gut fühlt und man muss auch ein bisschen weinen vielleicht. Mhm. Und vielleicht auch nicht, aber es ist ein sehr einfühlsamer Film, sehr emotional, sehr schön gefilmt. Vielleicht nicht. Kennt man irgendwie im Film oder hinter der Kamera? Weil ich habe tatsächlich den Haupttypen letztens irgendwo gesehen, in irgendeinem Trailer. Okay. Lief ja durch die Aber Gegend. Eher Indie dementsprechend. Also es sind jetzt keine Hollywood-Stars drin oder so. Nein. Also es ist wirklich ein Indie-Film, der auch jetzt nicht große Wellen geschlagen hat, offensichtlich. Ich habe den auch erst gefunden, nachdem ich für den Podcast damals, 2015. Da 2015 ist das okay. Ja. Also wahrscheinlich 2016 dann bei uns, recherchiert habe. Und ich bereue es nicht. Wirklich großartiger Film, den vielleicht mal die Leute angucken sollten. Ja, also eben, ich glaube, das ist ja für Leute auch teilweise der Grund zuzuhören, weil sie halt nicht nur die Sachen hören, die sie sowieso gesehen haben, sondern auch mal ein paar Tipps. Also 2015 würdest du annehmen, war der? 2015, ja. Dann nehme ich jetzt auch meinen 2015er. Im Rückblick waren das auch nicht so viele, die für mich dafür in Frage kamen, aber ich bin halt nach Deutschland, also das muss ich auch kurz sagen, ich bin immer danach gegangen, wann sie in Deutschland gelaufen sind. Teilweise ist das dann immer nicht dasselbe Jahr wie in den USA, weil die Sachen bei uns halt dann oft, gerade so diese Oscar-Prestige-Filme kommen bei uns oft erst im Januar, Februar raus, also im Folgejahr dann erst. Und dementsprechend ist es bei mir ein Film, der in den USA 2014 war, aber bei uns 2015, Whiplash, ist ganz klar mein Favorite aus diesem Jahr. Ein Typ, der trommelt, ist auf jeden Fall auch ein Podcast, wo das damals, 2015, habe ich nicht diesen Film als Platz 1 genommen. Just saying. Da war es ein anderer. Und aber jetzt gerade, als ich überlegt habe, wie dieses Jahr, wie ich das am besten so beschreiben kann und am besten zusammenfassen kann, was für eine Bandbreite das Jahr geboten hat, war Whiplash auf jeden Fall für mich ein Riesenhighlight. Wer ihn jetzt wirklich gar nicht kennt, es geht einfach nur um einen Jungen, der trommelt und der als Drummer an eine große, prestigeträchtige Musikakademie will und auch kommt und dort eine sehr gestörte, toxische soziale Beziehung zu seinem Musiklehrer entwickelt und in einer Big Band spielen will. Und das ist J.K. Simmons, der auch dann damals den Oscar gewonnen hat für diese Rolle. Echt? Ja, hat tatsächlich gewonnen. Miles Teller war, glaube ich, nicht mal nominiert, der spielt den Trommler, obwohl er sich für den Film das Trommeln beigebracht hat. What the fuck eigentlich? Also, das kann man wesentlich in der Nominierung. Also, vor allem, wenn du ihn in dem Film siehst, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das sonst? Ich weiß schon, Trommeln klingt so ein bisschen so nach Kindern, die drauf kommen und er spielt Schlagzeug, ja, sorry, genau, das ist eigentlich, wie man es eigentlich nennen sollte. Und er hat sich das halt beigebracht für den Film, damit es halt nicht in jedem, damit du halt auch mal ihn zeigen kannst, wie er da rumdrischt und nicht immer nur die Hände oder so. Und die haben das nicht mal nominiert und er ist auch wirklich, wirklich gut in dem Film. Und er ist an sich einfach ein Film, der, finde ich, interessant darüber redet, über, ja, was für Leidenschaften man hat und eben, wo man auch vielleicht ein bisschen eine gestörte Beziehung zur eigenen Leidenschaft oder zu den eigenen Zielen entwickeln kann. Und eben auch eine selbstzerstörerische Tendenz entwickeln kann. Es hilft natürlich dann nicht, wenn dein Mentor auch noch ein Arschloch ist, was in dem Film definitiv so ist. Aber ja, war für mich auf jeden Fall damals ein beeindruckender Film, weil ich den auch so gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also der lief dann im Kino und dann kam halt überall schon so diese Pressestrimmen, ja okay, mega krasser Film und so. Aber ich wusste halt im Grunde trotzdem gar nicht, worauf ich mich einlasse und der hat mich schon ziemlich umgehauen damals, muss ich sagen. Das war so ein Film, als er dann aus war, fand ich, also das Ende von diesem Film hat so ein Tempo. Mhm. Man sitzt dann wirklich so mit geballten Fäusten da. Ja, voll. Es ist auf 180, weil Ja, absolut. Vor allem, ich bin jetzt kein Schlagzeug-Fanatiker oder irgendwas. Also ich mag schon Jazz und so Big Band. Ist schon Musik, die ich glaube, das hilft auch, die zu mögen, weil das halt in dem Film sehr prominent platziert ist. Aber eben mich auch, als dieser Abspann losging, einfach so richtig, ist es jetzt vorbei? Ist es vorbei? Mhm. Es ist richtig unter Adrenalin noch gestanden. Ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast tatsächlich. Nee. Nee, ich kenne ihn. Gar nicht gesehen. Nee. Solltest mal gucken. Aber erst Spider-Man. Erst Spider-Man und dann Whiplash. Das heißt, bei dir wäre Platz 11 erst. Nee, das ist nee, Batman, Batman vs. Superman. Platz 12 ist Whiplash. Okay. Was hast du für 2015 genommen? Ich habe zwei, aber Ex Machina habe ich mich für entschieden. Ja, ist auch unter meinen Favorites gewesen. Oh. Da konnte ich mich auch nicht ganz entscheiden. Das ist vermutlich auch tatsächlich was jetzt eher nicht so bekannt ist. Also ich hatte nachgeschaut, bei mir war der in 2014, wenn ich nach deutschem Bundesstaat gehe. Hast du nach deutschem geguckt oder nach international? Generell wahrscheinlich. Bei mir ist Ex Machina 2014 gewesen. Ich bin der Meinung, ich habe nach deutschem geguckt. Ja gut, ist ja aber wurscht, ist jetzt eh wurscht, jetzt ist er halt drin. Ja. Ich habe notfalls auch einen anderen für 2015, aber ich hätte ihn sowieso auch reingenommen. Ja eben, nee, ist auch wirklich. Außerdem ist es gut, weil 2014 ist ein super starkes Kino, ja, 2014 ja. Möchte ich gerne was anderes sehen. Von daher. Ja, 2014 ist wirklich extrem. 2014 ist auch meine Nummer 1. Ja. Ja, also Ex Machina ist Science Fiction, glaube ich, immer noch relevant, so von der Thematik her. Das ist ja oft so, dass Science Fiction manchmal ein bisschen überholt ist, gerade wenn es so auch so ganz aktuelle Thematiken sind. Und das ist jetzt nicht besonders Science, sondern mehr Fiction, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber also es ist. Ja, also der Film geht darum, dass jemand einen Turing-Test macht, aber nicht mit einem Also, das ist, also ohne dass man da eine wissenschaftliche Grundlage tatsächlich braucht. Eben, weil das aber trotzdem. Dir gegenüber sitzt halt tatsächlich ein menschlich aussehendes Wesen, was scheinbar ein Roboter ist. Und darum geht es einfach nur. Vor allem in dem Film kommen einfach drei Leute vor und. Ja. Das war's. Das war's. Also und eine der geilsten Locations überhaupt. Einfach. Ach, ich würde so gerne in dem Haus wohnen. Ja, ich hab das so gefeiert. Ich glaube, es war ein Hotel oder wir haben es mal rausgefunden. Ja. Ne? Ja, du kannst, das ist kannst so du nachts nice. Machen, wenn du möchtest. Aber es ist relativ teuer. Also. Hat der Film halt wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass es billiger wurde. Ja. Ne? Ich fand ja, Ex Machina war wie so eine, wie eine der grandiosesten Folgen von Black Mirror. Ja. Ja, also kann man ein bisschen damit vergleichen, ja. Geht schon in die Richtung, ja. Wobei ich sagen muss, dass Ex Machina deutlich ambitionierter noch ist in seinen Thematiken. Black Mirror löst schon alles immer, finde ich, so ein bisschen klar auf und setzt so ein sehr klares Statement immer am Ende, meistens gegen Technologie und gegen so den Forschungsdrang der Menschen. Und ich finde, Ex Machina bleibt da ein bisschen vage. Also, was ich besser finde, ich finde es gut, dass er nicht so eindeutig irgendwie da das alles einordnet, sondern. Also Black Mirror ist nicht immer alles vom selben, oder? Ohne dass wir jetzt groß. Nee, das ist wie eine Folge anders. Weil ich finde die Folgen da sehr. Das, was du sagst, ja. Gibt's, ja. Ja. Aber ich finde, es gibt halt auch Folgen, die komplett anders. Also. Ja. Nee, klar, es sind nicht jede gleich, aber es gibt schon. Also ich habe schon öfter den Eindruck, als nicht, dass Black Mirror ja, also generell einen depressiven Ausblick gibt. Also es ist halt selten. Es ist schon meistens eine Dystopie in Black Mirror. Es ist nicht so, hey, Technologie hat alles geiler gemacht, Ende der Folge, sondern es ist meistens so, Technologie ist. Dafür verantwortlich, dass sehr, sehr viel schief geht innerhalb der Story. Ja, klar. Und in Ex Machina würde ich sagen, Black in Black Mirror. Ja, ja, genau. Das. Ich habe so lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, warum Black Mirror Black Mirror heißt. Und als ich es dann gecheckt habe, war ich ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich so lange gebraucht habe. Okay. Nee, aber super guter Film. Ja, so der Beginn von der Karriere von Alicia Vikander, die ja dann auch einen Oscar ein paar Jahre später für den Dänisch. Tatsächlich? Und damals hat der Film sogar den Oscar für die besten Special Effects bekommen. Ja, stimmt, klar. Hat er sogar gewonnen, war auf jeden Fall bei den Oscars, das weiß ich noch. Aber das hat tatsächlich ihre Karriere gestartet. Also, die war ja vorher schon Schauspielerin, die ist, glaube ich, Schwedin auch oder so, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Genau, und in Schweden kannte man sie, glaube ich, vorher schon. Das ist ein bisschen wie mit Christoph Waltz, dass halt der durch Tarantino dann international bekannt wurde und so, glaube ich, das Äquivalent ist für sie Ex Machina, dass sie danach ja dann Hollywood-Filme gemacht hat. Aber ich glaube davor, also ich kann mich auch irren, ich hatte davor sie nie gesehen oder ich wusste nichts von ihr. Also, für mich war das ein komplett neues Gesicht. Als ach krass, dann hat die sich aber ganz schön expressmäßig entwickelt. Naja, das war, glaube ich, schon das große Aushängeschild der Film. Auch Oscar Isaac, der großartig in diesem Film ist. Und Domhnall Gleeson, ich finde es so schön, dass der auch mal irgendwo ein bisschen Recognition bekommt, außer Charlie oder Bill, ich weiß nicht, wen er in Harry Potter spielt. Der hat ja dann ein paar starke Jahre gehabt, der hat ja danach dann den Star Wars-Gig bekommen, oder? Star Wars war danach der erste neue Star Wars, glaube ich. Ja, muss. Ja, genau. Und genau, der war dann 2015, dann macht das nämlich auch Sinn. Das heißt, danach wurde der in Star Wars gecastet, The Revenant spielt er mit, also Domhnall Gleeson hatte danach dann so krasse Filme und war da halt noch so, ach, der Typ aus Harry Potter, der eine Weasley, den keine Sau wirklich mehr kennt. Genau, der ab und zu mal irgendwie vorbeigeschaut hat. Voll schade, weil ich finde, großartiger Schauspieler. Absolut, ja. Nee, aber ist ein starker Film. Also hat es bei mir auch knapp verpasst, aufgrund von anderen Sachen, weil eben für mich war der 2014 und 2014 ist halt Mörderjahr, das ist brutal. Ja, dann, Tobi? Nummer 8 bei mir ist Wir sind jung, wir sind stark. Das war welches Jahr? 2014. Ah, okay, Gott, jetzt wird's brutal. Ja, 2014, weil das Wir sind jung, wir sind stark war schwarz-weiß, gell? Das war dieser Film über kann man Neonazis sagen? Oder auf jeden Fall waren sie irgendwie Über Sonnenblumenhaus in irgendeiner Stadt. Ich weiß die Stadt nicht mehr. Dresden oder so? Weiß also nicht. Es basiert das war auf, im Osten auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Da gab es irgendwie so ein Haus, ja. So ein Block, wo viele Asylbewerber drin gewohnt haben und menschenfeindlicher Hass hat sich eben gegen dieses Haus entladen und dann gegen das Haus, das daneben war, wo sehr viele Vietnamesen drin gewohnt haben. Mhm. Aber der Film, also nee, ich habe den absolut überraschend gesehen. Damals lief der, glaube ich, einmal im Scharfrichterkino und ich hatte ihn auch, also glaube ich, eine Woche lief er oder so. Okay, lief er aber nicht lange. Auf jeden Fall wäre der Film bei mir ausgefallen, wenn nicht zwei Menschen gekommen wären, die sich dann reingesetzt haben und die dann kurz nachdem der Film angefangen hat, haben sie sich zu mir umgedreht nach hinten und gefragt, das ist aber nicht der Film, den wir sehen wollten. Wir wollten eigentlich in den Film, der danach läuft. Ich so, ja, das tut mir jetzt leid. So. Und dann meinte sie, ja, egal, wir bleiben jetzt sitzen. Und dann haben wir zu dritt diesen Film angeschaut und danach haben die zwei gesagt, dass sie sehr froh sind, dass sie sich vertan haben mit der Zeit. Bei den Filmen, die waren beide Lehrer und meinten, den müssen sie ihren Kindern zeigen. Also es geht im Grunde um eine Gruppe von Jugendlichen, die den Tag bevor die Geschehnisse an diesem Sonnenblumenhaus eben eskalieren, irgendwie zusammen verbringen. Und es sind eigentlich drei Geschichten. Der Vater von dem Jungen, der Junge und eine Vietnamesin, die in der Wäscherei arbeitet. Und der Vater von dem Jungen ist SPD-Vorstandsmitglied oder was weiß ich. Oder in der Stadt. Der Bürgermeister kann irgendwie sowas heißt schon irgendwie. Und der Junge ist eben in die rechtsextreme Richtung abgerutscht. Sehr interessanter Blick auf das Ganze und hochaktuell und wirklich sehr sehenswert. Vor allem visuell super für einen deutschen Film, unfassbar originell umgesetzt. Immer wieder überrascht der Film mit irgendwelchen Ideen, wie Szenen irgendwie dargestellt werden. Wirklich. Also ja, allein schon die Entscheidung, dass es halt schwarz-weiß ist, ist schon noch, also klar gibt es einen Haufen Filme, die das machen, aber es ist trotzdem jetzt nicht, so die gängigsten Filme sind trotzdem in Farbe heute so. Dass, also schwarz-weiß ist schon immer eine Entscheidung einfach. Ja. Ja. Und hat dem Film auch gut getan, finde ich. Ja. Übrigens, ich habe mich jetzt entschieden, du bist ab jetzt einfach der Arthouse-Tobi. das ist jetzt einfach dein Spitzname geworden für den Podcast. Das wird Zukunft. Auch nicht besser. nee, ich finde es eh schön, aber jetzt ist es für mich in Zukunft easy, euch zu unterscheiden. Einfach. Ich werde dann immer sagen, der Arthouse-Tobi. Und für den anderen, weiß ich, das ist dann der IT-Tobi oder keiner. Nee, Blockbuster-Tobi ist schon okay. Blockbuster-Tobi und dann den Spider-Man nicht mögen. Ne? Ich bin sehr traurig, dass ich so wenig deutsche Filme in Erinnerung behalte, weil ich bin oft von deutschen Filmen sehr überrascht, weil das sich eben auch, also ich bin ja kein OV-Gucker, aber es fühlt sich natürlich schon ein bisschen anders an, so, das ist schon richtig und von daher, also ich hätte gern mehr deutsche Filme in meiner Liste, weil ich auch weiß, dass es oft die deutschen Filme sind, die mich dann tatsächlich noch viel nachhaltiger auch beeindruckt haben, aber halt nur so lange, wie ich mich dran erinnere und irgendwann vergesse ich sie dann und dann sagt mir was und dann sagt, ja, so wie mit The Guilty, so den vergesse ich dann und deswegen, also den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber schön, dass du dann scheinbar entweder ein besseres Gedächtnis oder ein besseres Sortiersystem hast, wie du dir das merkst. Ja, das war halt auf jeden Fall ein Film, der mich halt, also so bin ich auch bei meiner Liste durchgegangen, Filme, die mich halt nachhaltig irgendwie beeindruckt haben, beziehungsweise die ich anderen Leute aufgeschwatzt haben, guckt euch die an oder sie gezwungen habe, mit mir zu gucken. Ich finde deutsche Filme, wenn sie gut sind, man kennt halt die Handlungsorte irgendwo, beziehungsweise Einzelheiten kennt man halt, wenn sie in den Supermarkt gehen oder so. Es ist halt ein deutscher Supermarkt. Mhm. Ja. Man erkennt sich halt schneller wieder selber drin, als wenn man jetzt einen amerikanischen Film sieht, einen Hollywood-Film, wo sie halt amerikanische Supermärkte zum Beispiel haben, jetzt als blödes Beispiel. Ja. Und wenn ein deutscher Film das wirklich gut umsetzt, also oder einfach gut ist, dann finde ich, kann der sehr viel mehr als ein amerikanischer Film. Für dich jetzt. Für mich. Jetzt. Ja, ja, klar. Nee, aber ich schließe mich da dir schon an. Das ist wirklich ein bisschen blöd immer, dass ja leider so stumpferweise oft die effekthascherischen Filme stärker in Erinnerung bleiben. Und deutscher Film sieht halt auch oft nicht so spektakulär aus, rein optisch einfach. Deutsche Filme sind oft zurückgenommener, was die Farben angeht, was die Kamera angeht. Es ist nicht so, ja, so nicht so extravagant, sage ich einfach mal. Und dadurch, ja, bleiben solche manche Sachen manchmal nicht so lange in Erinnerung. Obwohl das nicht heißt, dass sie schlechter sind oder sowas. Wir haben ja auch in dem Best-of-Podcast für das letzte Jahr auch darüber, auch für den deutschen Film Lanze gebrochen. Weil, ja, das Mainstream-deutsche Kino ist halt der Scheiß von Til Schweiger und so ein Blödsinn. Aber es gibt eigentlich wirklich, wirklich gute deutsche Filme, die auch wirklich hängen bleiben, rein auf einer emotionalen Ebene. Man erinnert sich dann vielleicht nicht mehr konkret an jede, an eine optische Referenz oder sowas, aber so die Botschaften und die Themen, die da drin sind, sind oft halt, ja, auch oft irgendwie ein bisschen deprimierendere oder ernstere Themen. Mhm. Weil man sich, glaube ich, auch beim deutschen Film dann, oder zumindest bei diesen Sachen, die du da jetzt auch nennst, ja, mehr traut. So im Hollywood-Teil ist es dann so, eben, da kannst du jetzt schon froh sein, dass es jetzt mal ein paar Filme gibt, die sich mit Homosexualität beschäftigen. Das ist schon für die Amerikaner krass, wenn sie sich so ein Thema mal annehmen. Weil das ist auch nicht effekthascherisch, sondern es ist auch einfach auf das Individuum, auf eine Person bezogen oder auf kleine Personenkreise. Und das machen halt amerikanische Filme seltener. Oft sind es halt externe Plots von wegen, wir müssen irgendwie das und das durchziehen oder das und das erreichen. Und beim deutschen Film habe ich eher das Gefühl, dass es wirklich um Menschen geht und wie es denen geht. Ja, ja, aber dann 2014 dementsprechend. Ne? Das wird natürlich jetzt brutal. Ich weiß ja nicht, was du hast, Tobi. Deswegen, ich würde sagen, ich habe einen anderen dann. Du hast einen anderen, okay. Also 2014 war wirklich für mich das allerschlimmste Jahr zu entscheiden. Also ich habe hier, glaube ich, 7 oder 8 Filme stehen, die alle bei uns offiziell 2014 waren. Und meine Wahl ist dann jetzt, auch wenn es noch so vorhersehbar ist, es ist Grand Budapest Hotel. Mhm. Weil wie soll ich das nicht nehmen? Also es ist einfach, also ich liebe Wes Anderson schon immer. Es ist für mich einfach der Filmemacher, der, glaube ich, noch nie einen Film gemacht hat, der mich auch nur ansatzweise enttäuscht hat. Während selbst Leute, die ich wirklich mag, die tolle Filme machen, immer mal was haben zwischendurch, wo ich sage, okay, war jetzt nicht schlecht, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und bei ihm ist es, glaube ich, jeder einzelne Film bewegt mich und interessiert mich und fesselt mich auf eine unterschiedliche Art und Weise auch jedes Mal. Und Grand Budapest Hotel war natürlich dann so sein Epos im Grunde, weil er da, glaube ich, hat er dann auch irgendwelche Oscars gewonnen, ich weiß nicht, Drehbuch oder so, oder sogar Regie oder so. Also eben hat, glaube ich, da ganz gut abgeräumt und ist halt, da kommt halt dann alles zusammen. Also er spielt mit dem Filmformat und die Besetzung ist, glaube ich, die größte, die er je hatte und Miniaturen und alles, was man von Wes Anderson halt kennt und liebt, kommt halt alles zusammen in diesem Film. Und ja, also ist natürlich jetzt nicht irgendwie so ein Nischenpick oder sowas, so ein Geheimtipp, aber ich konnte ihn auch einfach deswegen trotzdem nicht ignorieren. Es ist einfach für mich ein grandioser Film, der sowohl witzig ist, als auch trotzdem ernste Töne anschlägt, wie er das halt immer macht, dass er diese Brücke auch mit Leichtigkeit gefühlt schlägt. Und ja, also ich weiß auch nicht, ich fand den sehr, sehr, sehr, sehr rund einfach. Also ich war damals, als ich ihn gesehen habe, tatsächlich, also nicht enttäuscht oder so, das war schon ein guter Film, aber der ist eben auch so gehypt worden und dann war es halt ein Wes Anderson-Film. Nee, das stimmt. Der Hype war schon echt, echt krass. Ich kann den auch bis heute nicht ganz nachvollziehen, weil ich nicht finde, dass er was anders macht als sonst. Also es kommt gar zwar auch, aber ich finde auch, dass er schon besser, also mein Lieblingsfilm von ihm ist Fantastic Mr. Fox. Ja, da komme ich auch noch zu. Das ist, ja, ich liebe den auch, absolut. Also großartig. Das war auch in meiner engeren Auswahl für ein Jahr. Und der ist in den 2010ern bei uns. Nee, ich habe extra nachgeguckt. In Deutschland schon. In Deutschland ist er 2010 rausgekommen. Okay. Ja, und das war für mich auch sehr schmerzhaft, weil ich dann entschieden habe, kann ich 2 Wes Anderson-Filme nehmen? Dann habe ich 2010 was anderes genommen, weil ich an dieser Stelle Grand Budapest Hotel nenne. Weil ich auch Fantastischen Mr. Fox auch noch mehr liebe, absolut. Also genau, es ist nicht mein Lieblings-Wes Anderson-Film, Grand Budapest Hotel, aber er ist halt technisch und auch im Gesamten, also auch von der Story und von der Art, wie er den Film aufzieht, nimmt sich das für mich halt bei ihm alles nicht so viel. Und ich finde, so der persönliche Lieblings-Wes Anderson-Film ist immer so ein bisschen eine persönliche Note, die man damit reinbringt. Weil mein Lieblingsfilm von ihm ist The Darjeeling Limited, den die wenigsten, glaube ich, als ihren Lieblingsfilm nennen würden. Ich mochte tatsächlich wirklich die Wes Anderson-Filme lieber, die wenig Wes Anderson in sich haben. Also nicht so extrem wie Grand Budapest Hotel, die sehr viel mit den ganzen Stilmitteln von ihm im Spielen. Ich mochte zum Beispiel auch Moonrise Kingdom sehr gerne. Mhm. Ja. Ich mag sie alle. Das ist super schwierig. Es gibt keinen, den ich nicht mag bisher. Also. Life Aquatic fand ich ein bisschen. Aber das fasst es ja dann ganz gut zusammen, wenn du sagst, es ist halt wieder ein Wes Anderson-Film. Ja, schon ist es wieder ein Wes Anderson-Film, aber halt alles nochmal auf eine Stufe lauter gedreht. Ja, so. Alle Elemente. Und das kann einen stören, das kann ich nachvollziehen, aber ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil ich wusste, er kommt bei Toffer. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das Jahr habe ich genug, anders schreibe ich nicht mal auf, weil so das. Er wird auf jeden Fall genannt werden. Also ich fand ihn schon gut. Klar, dem Hype wird er vielleicht nicht gerecht. Ich finde ihn nicht schlecht oder du so. Du magst einen anderen, also eben Fantastic Mr. Fox, fand ich zum Beispiel gut, aber lange nicht so, wenn ich mir überlege, ich setze mich jetzt mit Leuten zusammen, wir gucken nochmal einen guten Film, dann landen wir eher bei Grand Budapest zu sehen. Ja, weil alle Leute den irgendwie. Genau, der ist viel massenkompatibler, der ist viel runder, das andere ist eher wie ein Märchen. Ja, das ist ja auch eine Roald Dahl, oder wie hieß die Geschichte? Aber ich finde halt, ja, wie du schon sagst, es ist halt wieder ein Wes Anderson-Film. Er macht halt relativ wenig neu mit seinem Stil. So. Ja, aber ich fand, dass er das überhaupt sich jetzt mal an einem historischen Kontext orientiert, das war schon neu für ihn. Das finde ich, macht er in der Regel nicht. Und dadurch, dass er die ganze Zeit so diesen fiktiven Start hat in diesem Film, wo man aber eindeutig merkt, das Ganze beschäftigt sich schon auch mit dem Dritten Reich irgendwo und irgendwann kommen dann diese Banner hoch mit zackigen Buchstaben, wo dir ja ganz klar ist, das soll auch optisch, auch ikonografisch an die SS erinnern und sowas. Und dann werden Leute plötzlich in ihren Ländern verfolgt. Also der Film spielt ja über mehrere Jahrzehnte auch. Und das war halt so das erste Mal, dass er zwar in seiner fiktiven Welt bleibt, aber ganz klar sich mit echten historischen Themen beschäftigt. Und das war für mich schon anders, als er das in anderen Filmen macht. Weil eben, seine anderen Filme sind wirklich meistens eher märchenhafte Geschichten oder eben sie sind ganz persönliche kleine Familien, die er sich auch anschaut. Also sowohl Fantastisch Mr. Fox oder auch die Royal Tenenbaums sind ja meist eher eine kleine Gruppe von Menschen, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und da war ja durch dieses Hotel, war das ja auch alles ein bisschen größer gefasst. Also plötzlich geht es nicht mehr um Familie, sondern es geht so um die Familie, die man sich aussucht und um Zero, der da irgendwie, ja dann sein Leben im Grunde anhand dieses Hotels verbringt und so. Also für mich war er schon anders, aber klar, er war, wie du sagst, massenkompatibler, gerade weil er eben sich mit tatsächlichen Thematiken beschäftigt, die eine Rolle spielen mit Rassismus und mit all solchen Geschichten auch teilweise. Und deswegen, glaube ich, hat er auch diesen Oscar-Hype dann bekommen. Ich fand das auch übertrieben, also ich fand einfach, dadurch wurde der Film fast ungerecht behandelt, weil Leute dann sonst was erwartet haben und gedacht haben. Und es ist halt Wes Anderson at its finest, es ist Wes Anderson, aber er hat sich nicht da exorbitant anders verhalten oder weiterentwickelt, sondern der ist sehr in seinem Muster, und das finde ich bei dem aber auch, er ist halt so gut in seinem Muster, dass ich ihm das nicht nachtrage, dass seine Veränderungen innerhalb seiner Filme immer nur marginaler sind, also dass er immer nur so geringfügig einen anderen Blickwinkel annimmt oder das Setting ein bisschen anders ist, aber die Figuren fühlen sich alle immer sehr, sehr eindeutig nach Wes Anderson an, in jedem dieser Filme. Das stimmt. Ja, aber dementsprechend, was hast du drin für 2014? Ich habe überlegt, vielleicht Sci-Fi, Tobi, das wäre dann, weil ich entscheide mich 2014 tatsächlich jetzt für Interstellar. Ich hätte auch noch kleinere Sachen da. Ja, hatte ich auch hier auf jeden Fall unter den Favoriten. Es gäbe ja noch andere Nolans, die man in dem Jahrzehnt nehmen könnte. Ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm von Interstellar ihm. War weit besser als Inception, finde ich. Interstellar war. Dunkirk war auch noch. Dunkirk ist. Ich habe ihn nicht verstanden, glaube ich. Ja, genau. Man guckt den 1,5 Stunden lang und dann ist der Film vorbei. Ja. Und da bleibt relativ wenig hängen. So. Also ein zweites Mal muss man ihn nicht unbedingt sehen, Nicht, das will ich aber nicht sagen. Das ist witzigerweise, habe ich gerade an Dunkirk gedacht, als ich gemeint habe, manche Regisseure machen für mich nicht immer was mich von den Socken haut. Dunkirk hat mich nicht von den Socken gehauen, aber ich würde den sofort nochmal gucken. Ich würde den auch nochmal gucken. Einfach, weil das technisch bei dem, das sieht so toll, das ist einfach ein Film, der toll aussieht. Bei Nolan kriegst du nie was Durchschnittliches, finde ich. Eben, deswegen ist Interstellar so großartig. Ja. Einfach, weil er visuell so enorm beeindruckend ist. Er ist auch relativ lang und also. Aber ich habe lange überlegt, ob ich den nehme. Nee, der positiv gemeint. Er ist auch relativ lang. Du kannst auch relativ lang ihn viel gucken und ohne dass es langweilig wird und so. Ich finde auch nie, dass der Längen hat. Ich habe lange überlegt, ob ich Interstellar nehmen soll und habe ihn damals auch nicht als meine Platz 1 in diesem Jahr genommen, weil das Einzige ist für mich wirklich, diese letzten 5 Minuten, die sind für mich einfach da. Ich finde, dass er komischerweise diese Landung nicht so ganz hinkriegt. Mich hat es immer ein bisschen verwirrt. Also ich glaube, die Frage ist, wie man diesen Film versteht oder wahrnimmt. Und ich habe immer den Film gesehen als seine Reise. Es geht ganz viel um Liebe zu seiner Tochter und er will zurück zu ihr kommen. Und am Ende ist das nicht mal so der Button für den Film. Der Film hört nicht mal auf an der Stelle, wo er sie endlich wiederfindet, sondern dann geht er gleich wieder los. Und das war für mich immer komisch. So, warum zieht er jetzt gleich wieder los? Jetzt hat er sie endlich wieder. Sie ist jetzt alt und eben. Er ist 2 Minuten bei ihr. 2. Mhm. Aber dann geht er. Aber das ist ja genau das. Also ich meine, seine Tochter ist nicht mehr seine Tochter. Seine Tochter hat ein ganzes Leben ohne ihn geführt. Was will er noch bei seiner Tochter? Ja, aber das war für mich das Thema des Films, dass diese Verbundenheit bleibt, auch wenn man also nicht. Also ganz bisschen Spoiler den Film übrigens gerade. Ja, gut, okay. Das hoffe ich sowieso. Wer den Film von 2014 noch nicht gesehen hat, so. Da hat er Pech. Ja, also, Entschuldige, wir wollen den Leuten hier nicht die Filme verkaufen, dass sie dann endlich gucken, sondern wir wollen hier nur drüber reden. Ich würde nicht mal sagen, dass Interstellar darunter leidet. Nee, es ist auch kein schlimmer Spoiler, muss man auch tatsächlich dazu sagen. Also ich denke halt, also. Er hat das alles ja gemacht, damit seine Tochter weiterleben kann im Grunde. Das war das Ziel seiner Reise. Ja, aber es geht schon explizit auch darum, dass er sie überhaupt verlässt. Und also das steht ja schon sehr im Raum. Eben. Und er verlässt sie und er hält sein Versprechen nicht. Und seine Tochter am Ende entlässt ihn dann von seinem Versprechen und er muss halt weiterziehen. Aber wenn man sich für einen Nolan entscheiden möchte, Dunkirk fände ich eine merkwürdige Wahl im Nolan, also so der, ist tatsächlich im Nachhinein auch ein Film, der ähnlich wie Mad Max mir dann wärmer geworden ist noch danach, aber wo ich, also Nolan kann mehr, der mag gut aussehen, aber so dieses Storymäßige fehlt mir dann einfach, was auch klar ist, weil es halt irgendwie historisch ist. Ich finde diese Zeitebenen sind ein bisschen sehr verschachtelt in Dunkirk. Ein bisschen übertrieben. Ich fand das gerade gut irgendwie, weil sonst. Ist aber eigentlich das einzig Spannende an dem Film, muss man sagen. Ich fände es interessanter, wenn man die einzelnen Episoden, also die eine ist ja über eine Woche, der andere über einen Tag und die letzte über eine Stunde, wenn man die nacheinander sehen würde. Das fände ich interessanter tatsächlich. Echt? Aber das wäre halt auch. Aber Nolan kann mehr. Ja. Also deutlich mehr, auch wenn es um Zeit geht und also, das tun sie alle. Aber vor allem. Es geht wirklich viel um Zeit, Nolan. Vor allem fand ich, dass Inception zu rund ist. Also ich hoffe, er kommt jetzt das nicht bei ja, euch. Das ist ja meine Aussage. Ich hoffe, er kommt jetzt nicht bei euch auf irgendeiner Liste, aber ich habe ihn inzwischen halt relativ oft gesehen, weil er auch ganz am Anfang war. Und der ist schon gut und der ist wirklich gut. Aber so ein bisschen finde ich ihn zu stumpf, zu direkt. So, na gut, das Ende kann man jetzt drüber streiten. Aber das dann ist auch gut so. Also mehr muss ich dann nicht mehr drüber. Also den Leuten, denen ich den Film erklären muss. Ja, ich denk mir immer, Leute, so, oh, Inception ist so kompliziert. Was, wo denn? also dir wird ja alles erklärt im Grunde. Genau. Ja, nee, ist ein Film, der sich völlig klar, ich glaube auch, dass Leute einfach, man darf halt nicht 5 Minuten rausgehen. Mhm. Aber ansonsten, der Film erklärt sich voll und ganz. Also wenn du zwischendrin eine Stelle verpasst, dann mag es schwierig werden, aber. Also ich habe ihn nämlich jetzt gerade erst wieder gesehen, witzigerweise, wirklich vor wenigen Wochen. Und ich war begeistert, wie gut sich dieser Film hält. Mhm. Aber ja, also wo waren wir jetzt eigentlich gerade? Interstellar war deine. Wir sind 2014, noch, aber jetzt käme dann, glaube ich, Platz 7. Ja. Wenn Inception nicht draufsteht, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Achso, okay. Du kannst aber noch was Abschließendes. Ja, also wir können auch über Inception reden, aber dann, also ich hab Inception in meinen Top 10 Filmen drin. Okay. Also wir können das auch jetzt machen, nur dann eben, dann ich weinte okay. Wegen der einen Reihenfolge, deswegen hätte ich dich jetzt erst was sagen lassen. Weil ich auch überlegt habe, so, vor allem wenn ich von mehreren Regisseuren in diesem Jahrzehnt tolle Filme hatte. Und das war genau mein Problem, war mit Wes Anderson und mit Christopher Nolan. Und die hatten beide in denselben Jahren Filme. Fantastischer Fox war 2010, also bei uns zumindest in Deutschland. Und Inception war auch 2010. Und dann hatte ich 2014 Interstellar und Grand Budapest Hotel. Dann musste ich einfach entscheiden, welchen nehme ich jetzt für welches Jahr. Und ich fand, Grand Budapest Hotel war halt exemplarischer für das, was Anderson kann und machen, was er leistet, weil Stop-Motion, jetzt freundet er sich immer mehr damit an, aber früher war das eine Ausnahme. Fantastischer Fox war ein einmaliges Kapitel, das er mal mit Stop-Motion gemacht hat. Und jetzt scheint er, glaube ich, den nächsten schon wieder Stop-Motion zu machen. Also jetzt feiert er das ja richtig. Ja, der Isle of Dogs, hat er ja gemacht. Der genau, aber jetzt kommt noch einer. Ich glaube, der nächste ist schon wieder Stop-Motion, den er macht. Also ich hoffe, der wird besser als Isle of Dogs. Ich mochte auch Isle of Dogs sehr gern. Also es ist, aber da war die Story so. Ich mochte den gar nicht. Nee, da war. Aber wir waren da, da hast du richtig gemerkt, so, da setzt er seinen Style über alles andere. Echt, fand ich gar nicht. Aber die Story war so langweilig. Könnte man bestimmt eine tolle Interpretation drüber schreiben. Ja, so, aber ja, kommen wir nicht mit Interpretation. Kommen wir nicht mit Interpretation. Der Art aus Tobi. Naja, aber keine Ahnung. Ein Film muss ja auch beim Schauen Spaß machen und nicht erst im Nachhinein, wenn du dir irgendwie 10 andere Metatexte drüber denkst. Nee, muss man doch bei Isle of Dogs nicht. Die Geschichte ist doch so simpel, da muss er doch nicht irgendwas. Ja, eben, aber mir, nee, ja, egal. Mir, auf jeden Fall, also ich hatte dann eben diese lange Abwägung, was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt Fantastische Mr. Fox und dafür Interstellar oder umgekehrt? Und die einfache Entscheidung war einfach nur, dass ich Interstellar nicht ganz so perfekt finde wie Inception. Ich gebe euch recht, dass der Film wenig Interpretationsspielraum lässt und dass der Film eigentlich super geradlinig ist. Welcher, Inception? Oder Inception, ja. Und gerade deswegen aber war Inception für mich, ist er für mich heute bis heute ist er für mich das Poster für, so macht man Blockbuster-Kino richtig. Ja. Du hältst den Zuschauer nicht für dumm, du hast trotzdem Spektakel, du hast trotzdem deine super großen Filmstars. Und am Ende ist es trotzdem eine Story, die ich noch nie gesehen habe. Es ist was Neues, er hat sich selber ausgedacht. Klar gibt es Filme über Träume und sonst was, aber das ganze Konzept, dass er, also die ganzen Regeln, die er etabliert, das ist komplett seine Idee. Ich muss dazu kein Buch lesen. Der Film etabliert alles von vorne bis hinten selbst. Hm. Und gerade als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, locker auch schon zum 4. oder 5. Mal, war ich selber gespannt, ob sich diese erste Stunde, weil ich habe geguckt, das ist wirklich die erste Stunde, das ist komplett Setup. Die ganz erste Stunde wird nur erklärt, wie das alles funktioniert. Und ich dachte mir so, vielleicht fühlt sich das jetzt mittlerweile langweilig an, weil man das so oft gesehen hat, diese Erklärung. Und ich bin immer noch begeistert, wie gut er das hinkriegt, dass sich das nicht langweilig anfühlt, dass man immer noch Bock hat, das zu sehen, dass er die perfekte Kombo aus, okay, ich etabliere eine Geschichte komplex durch Dialoge und muss da viele, viele Regeln etablieren, was sich sehr langweilig anfühlen kann in Filmen, wenn man zu viele Regeln etablieren muss und die Figuren sich die ganze Zeit nur darüber unterhalten, wie die Welt funktioniert im Grunde. Und er mischt das so gut mit, so schön abwechselnd mit wirklich tollen visuellen Momenten und trotzdem lässt er noch Spielraum, was in dieser Welt sonst noch vor sich geht. Also es gibt zwar dieses Traumzeug, aber zu Ende etabliert tut das auch nicht. Also potenziell könnte man da andere Sachen mitmachen. Gleichzeitig feiere ich ihn dafür, dass er nie was anderes damit gemacht hat, dass es keine Serie davon gibt, keinen Teil 2. Und es wäre so leicht gewesen, wenn Nolan gesagt hätte, ja, hier, nehmt ruhig die Rechte, macht das ruhig. Keine Ahnung, ob er die wirklich hat oder ob die dann bei Warner Brothers liegen. Aber auf jeden Fall hat nie jemand was damit gemacht. Und es ist jetzt 10 Jahre her. Und für mich hält der Film so gut stand. Absolut, klar. Ist nicht hochkomplex oder sowas. Man kann dem folgen. Aber jeden Aspekt, den er hat, macht er so übelst gut. Auch dieser Soundtrack wieder, als ich den gehört habe. Hans Zimmer macht auch einen tollen Soundtrack bei Interstellar, aber bei Inception. Diese Orgelmusik. Eben, ich fand den auch wirklich gut. Aber bei Inception ist ihm, ich finde da kein Gramm Fett. Ich finde da nichts dran, was ich wegschneiden könnte. Auch wenn er, klar, es ist Blockbuster-Kino per Definition, aber es ist genau die richtige, für mich perfekte Art von Blockbuster-Kino. Was mich an Inception stört und warum ich Interstellar über Inception stellen würde, ist einfach, mir fehlt da diese Emotionalität. Ja. Die hast du halt gar nicht. Ich finde Marion Cotillard ist da sehr fehlbesetzt irgendwie. Ich finde, Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard haben keine Chemie in diesem Film. Dieser Moment. Das stimmt, aber ich finde, das gibt dem Film erst das gewisse Extra. Also ich würde auch alles, was du sagst, unterschreiben, aber mach noch kurz fertig. Ich finde halt einfach, also man kauft Leonardo DiCaprio und Marie Cotillard diese Beziehung nicht ab. Und der Moment, wo sie aus dem Fenster springt, ich weiß nicht. Das aber das gibt dem Film erst diese gewisse Weirdness. Ich würde sagen, das macht ihn noch runder. Das ist ja, ja genau das, was ich ihm vorwerfe, dass er einfach zu perfekt ist. Und nee, also ja, vor allem fand ich auch Maul, also Marion Cotillards Figur, also ich habe mich dann wirklich versucht zu erinnern, wie es war, den das erste Mal zu sehen, weil du am Anfang ja gar nicht weißt, wer sie ist. Das erste Mal, wenn du sie siehst, ja, ist so, okay, wer ist denn die jetzt, die da rumfuhrwerkt und ihnen ja alles kaputt macht im ersten Traum? Ja. Und ich finde, bis heute hat sie eine bedrohliche Präsenz. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie sie das hinkriegen. Wenn ich sie sehe, ich habe Angst vor ihr, weil die einfach immer hinläuft und irgendwie Leute absticht oder irgendwas. Ich weiß, was du meinst. Es ist nicht eine komplexe Love-Story, die sie da etablieren. Weil der Film hat tatsächlich, dann wird er 4 Stunden dauern, wenn du das auch noch komplett entwickeln würdest. Nein, aber ich finde, der Film ist einfach kühl. Ist er? Ja, ja, absolut. Es geht ja auch um Corporate Espionage. Also ich meine, noch kühleres und berechnenderes Thema kann es ja gar nicht geben, als dass es nur darum geht, irgendwie andere finanzielle, irgendwelche Hochfinanzkonkurrenz auszuschalten. Im Grunde, das finde ich ja auch das Witzige, dass der Film mir das spannend und ich Bock habe, dass die Figuren das schaffen, obwohl es nur darum geht, am Ende einen Konkurrenten auszuschalten. Mhm. Eigentlich so hochkommerziell und Kapitalismus fördernd eigentlich oder bejahend an der Stelle. Und ich finde es überhaupt nicht langweilig und letzten Endes geht es ja auch nicht um wirklich was, weil ob diese 5 Leute daran jetzt scheitern, die Welt geht davon nicht unter. Und selbst trotzdem verkauft er mir diese Story als die wichtigste Story, die da jetzt passieren könnte. Und das ist episch bis zum Ende und ja. Vor allem, das war auch eine meiner Lieblingskino-Erfahrungen, als ich in Inception drin gesessen bin und dann dieser Kreisel am Ende. Ja. Und dann ist der Film einfach aus und alle in diesem Kinosaal, der Kinosaal war voll, alle nur so, ein lautes Stöhnen, so, was? So. Wobei das für geil. Mich zum Beispiel nie zur Debatte stand. Ich fand es so witzig, im Nachhinein dann zu lesen, ja, und ist jetzt doch alles nicht echt. Für mich hat der Film das nicht genug etabliert. Für mich war immer so, nee, sie haben vorher die Regeln klar gemacht. Das ist eher so ein netter kleiner Winker noch am Ende. So, hey, guck mal, lustig, der Kreisel fällt nicht um. Aber deswegen habe ich nicht eine Sinnkrise darüber gehabt, ob für mich war am Ende ist die Geschichte gelöst und aufgeklärt, weil der Dreh- und Angelpunkt war, dass seine Kinder sich nie umgedreht haben in seinen Träumen und am Ende sieht er ihre Gesichter und damit ist klar, jetzt hat er es geschafft. Ja. Und eben Hans Zimmers Soundtrack am Ende, also Time, der Track Time einfach von Hans Zimmer ist einfach eines der besten Musikstücke, die ich diese 10 Jahre im Film gehört habe. Und können wir uns darauf einigen, dass der Trailer zu Inception die Trailer-Kunst des das letzten so geprägt Jahrtausendes hat, so geprägt hat? Mit diesem wirklich anstrengend? Des letzten Jahrtausends. Hier wird also kein Understatement. Des letzten angefangenen Jahrtausends. Nee, absolut. Zu einem sehr anstrengenden Grad. Also es nervt einen so, wenn man heute noch den Inception-Dröhner hört. Aber ja, wie viel dieser Film für sich selbst etabliert hat und auch was Blockbuster-Kino sein kann, ohne dass es dumm ist oder stumpf. Ja. Und es war dann auch für alles nominiert, beste Kamera, ich glaube auch bester Film tatsächlich damals. Vielleicht zu Recht, also die Oscars sind sowieso nochmal ein anderes Thema und die sind nicht repräsentativ. Aber es war so schön zu sehen, dass es auch gehen kann. Und er hat leider gar nicht so viele andere Leute inspiriert, die dann versucht haben, das auch so gut hinzukriegen. Weil ich hab in der Zeit wenig andere Blockbuster-Filme gesehen, die dieses Niveau erreichen und diesen schmalen Grat zwischen originelle Story und trotzdem irgendwie episch und trotzdem monumental. Mir wird einer anfallen. Es gibt ein paar, aber also ich hatte gedacht, dass da ein Riesentrend entsteht und dass wir ganz viele intelligente Blockbuster-Filme kriegen. Und sowas wie Batman vs. Superman zum Beispiel. Er war Produzent, der hat ja mitproduziert. Nee, halt bei Man of Steel. Man of Steel. Ja. Nee, wie gesagt, das war meine 2010er. Jetzt habe ich halt zweimal, weil ich jetzt, sonst bist eigentlich du ja dran, Tobi, weil du eigentlich dran gewesen wärst. Ich den nur abhandeln wollte, den Film. Weiß nicht, was für 2010 hast, oder? 2010 habe ich leider nichts. Okay, gar nichts. Aber ich könnte mit meiner Nummer 7 weitermachen. Mhm. Schlägt in die gleiche Richtung. Ich musste mich für einen Denis Villeneuve-Film entscheiden. Einer davon musste auf die Liste. Ich weiß auch, dass ich es nicht aussprechen kann. Ich glaube, Denis und dann, ja, Villeneuve würde ich mir auch anschließen. Villeneuve, ja, irgendwie so. Wer weiß, egal. Nur damit uns die frankophilen Leute nicht noch mehr hassen, wenn wir Denis sagen, weil dann wir haben, also keine Ahnung, Blade Runner, der neue, grandios, Sicario. Aber ich habe mich tatsächlich für Arrival entschieden. Tja, da decken wir uns. 2016, ja. 2016, genau. Also Arrival. Haben wir den alle drauf? Echt? Ja. Du den auch? Okay, das ist echt krass, dass wir uns bei einer Sache einig sind. Arrival ist, ja. Also dieser Twist am Ende. Scheiß auf den Twist, Mann. Der Film ist auch ohne Twist gut. Der Film ist grandios. Eben. Also das Einzige, was mich an diesem Film stört, ist dieser komische Haareffekt von am Ende. Der war nicht optimal. Das reißt einen ein bisschen raus. Aber ich finde, dieser Twist eben, der ist so gut aufgebaut und auch dieser ganze Film ist so durchgehend unterhaltsam und so wunderschön. Der hätte an zwei Stellen nur irgendwas anders machen und der wäre totale Kacke. Hätte ja, das hätte so viele Optionen ja. geben können. Die Schauspieler war aber alles perfekt. Ja. Nee, absolut. Also, was du ja mit Twist meinst, ist vor allem einfach, dass dieser Film, das fand ich auch so mega geil, dass jemand nochmal eine neue Methode findet, mit der Logik von Film zu spielen. Eben, dass wir einfach glauben, wenn wir was zuerst sehen, dann passiert es auch zuerst. Und dann passiert das Zweite. Und das, ohne wie Nolan, der so ganz eindeutig hin und her cuttet, ja. sondern das so subtil zu machen, eigentlich nur an einer klaren Stelle und damit aber komplett den Film ja. anders aufrollt und wir es einfach nicht checken, weil wir es gar nicht begreifen können, weil wir es so nicht gewohnt sind. Und das war schon... Lustig, dass du Nolan erwähnt hast, der Memento gemacht hat. Ja, der komplett da einen Rückweg. Der hat nochmal was ganz anderes da gemacht, klar. Aber der generell damit spielt, mit Reihenfolge von Szenen und so und Arrival. Ich fand es halt an Arrival so großartig, weil es oft, also man schaut den Film und erwartet keinen Twist. Im Grunde. Den bräuchte er auch nicht. Er würde auch ohne funktionieren. Eben. Und dann kommt und das macht ihn einfach nur noch mal so, okay, cool. Ja. Also es war wirklich einer der Momente, wo ich im Kino saß und dann, als ihm sagt, who's the child? Mhm. Und ich nur so, what? Das war wirklich, also, wenn Twist funktioniert, ja. dann ist es geil. Und vor allem, wie du sagst, weil es nicht ein Film ist, der etabliert, dass es was kommt, das, was kommen muss, eine Wendung. Weil es gibt schon viele gute Filme mit Wendungen, wo du aber die ganze Zeit auch das Gefühl hast, mir fehlt hier die ganze Zeit ein Puzzleteil. Ja. Und bei dir, der funktioniert ja linear die ganze Zeit. Und wie schön subtil wir dann reininterpretieren als Zuschauer, automatisch interpretieren wir in ihr Verhalten die ganze Zeit was rein, aufgrund dieser Eröffnung, was dann gar nicht da ist. So, das fand ich also, ich finde es krass, wie sehr der Film mit dem Zuschauer spielt, ohne dass der Zuschauer, das sind wir selber schuld, wenn wir da was reininterpretieren. Der Film sagt nicht, dass wir das tun sollen oder so. Man fühlt sich nicht verarscht am Ende. Nee, gar nicht, eben. Das ist bei zum Beispiel M. Night Shyamalan-Filmen ist es anders. Da fühlt man sich oft einfach nur verarscht. Ja, und da ist ein Twist auch so eine Notwendigkeit scheinbar bei dem. Genau. Und das ist, wie du sagst, Arrival bräuchte das gar nicht. Der könnte auch ohne den Twist, wäre der Film rein von der Story genauso gut und unglaublich rund einfach. Und einer der schönsten Shots des letzten Jahrzehnts ist diese Kamerafahrt, wo sie mit dem Helikopter das erste Mal in dem Camp ankommt. Und dann so Ding, drüber, also sie dann auf die Shell zufliegt und diese Wolken über den Berg rüberlaufen und das ist also Wahnsinn. Generell ist ja alles, was sie, also auch wenn es ein bisschen spoilert, aber das, der ganze Spaß, den sie dort mit Aliens und Raumschiffen, das ist, mag jetzt nicht die neumodischste, einzigartigste, also hier bei 2001 ist ja auch schon so ein bisschen, könnte man vielleicht sagen, interpretativ, aber es sieht einfach auch richtig gut aus, ohne dass es District 9-mäßig jetzt so plump kommen muss, sondern es ist einfach so, okay, ja, cool, kann ich alles hinnehmen und es ist einfach... Ja, und wie viel man auch aus einer einzigen Idee rausholen kann, eben, also das Einzige, was der Film ja eigentlich außergewöhnlich optisch etabliert, ist dieses eine Raumschiff und meinetwegen noch den Innenraum von dem Raumschiff. Und das sind die zwei optischen, großartigen Sachen und wir sehen das ja immer wieder im Film und trotzdem beeindruckt es sich auch in der siebten Szene noch, wenn du es siehst, weil es effektiv auch die Art, wie sie es inszenieren mit der Kamera, du siehst es eigentlich immer aus, also außer bei dem Helikopter, siehst du es eigentlich immer aus einer menschlichen Perspektive, also immer dieses riesige Ding und auch so richtig abstrakt gedacht, nicht mit irgendwelchen leuchtenden Buttons oder so wie bei Star Wars, sondern halt so, hey, wenn das wirklich eine andere Welt ist, eine andere Spezies, dann funktioniert da alles anderes. Befreie dich von all deinen Konzepten, die du glaubst, die Technologie haben muss. Und nee, es ist Sprache, alles ist komplett anders. Und ich find's eben so faszinierend, dass dieser Film eigentlich hauptsächlich auf Sprachwissenschaften aufgebaut ist. Ja. Ein Film über Aliens und dann geht es um Sprachwissenschaften. Das ist schon, wow. Nee, vor allem, weil Linguistik was ist, was mich im Studiengang leider nicht so begeistert hat. Also ich war auch immer schon in der Schule jemand, der überhaupt nicht hinter die Regeln von Sprache, das hat mich immer genervt tatsächlich. Ich war auch nie gut darin, mir das zu merken. So ja, okay, das ist jetzt die und die Zeit und jetzt deklinieren das mal durch und was auch alles. Ich war da immer schlecht drin und der Film macht es so spannend, das Thema für mich, obwohl ich kein Mensch bin, der sich dafür begeistern kann. Also, aber ich habe das auch mit einer Person gesehen, die sich sehr dafür begeistern kann und das dementsprechend, glaube ich, auch sehr, sehr cool fand, weil die tatsächlich einen Hang zu Sprachwissenschaften hat. Also es funktioniert auch für Leute, die im Thema drin sind trotzdem, nicht nur für Leute. Studier Spute. Ja, genau. Die studiert genau das Gleiche und dementsprechend, oder hat das fertig studiert und dementsprechend hat es auch für die funktioniert, auch wenn man da stärker drin ist. Also auch ein Film, der nicht zerfällt, wenn man ein bisschen mehr Wissen hat oder so. Der ist wirklich gut durchdacht und aber absolut. Also, ist er dann bei euch beiden 2016? Den habe ich da auch drauf. Ich würde natürlich dann was anderes nennen selber, damit ich auch 10 Filme nenne. Bei mir war der auch 2016, Aber 2016 war auch ein sehr starkes Jahr, deswegen bin ich nicht traurig, wenn ich was anderes nennen kann. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt sind von der Reihenfolge her. Bin 2016. Aber bin ich jetzt wieder dran? Ich weiß gar nicht. Also ich habe jetzt Arrival genannt. Genau, auch 2016 bei uns, wenn man nach deutschem Ding geht, waren auch andere Sachen. Und dann kann ich mich getrost für The Lobster entscheiden. Der war nämlich auch 2016. Und The Lobster ist sehr, sehr strange und sonderbar. Von Yorgos Lanthimos. Das habe ich ja eh angekündigt, dass der in diesem Podcast kommen wird. Ja. Ich bin froh, dass er kommt, weil ich war mir nicht sicher, ob ihr beide Arrival nennt. Ich dachte schon, dass wir den alle gefeiert haben. Aber man weiß ja nicht, was dann noch so in die engere Wahl kommt. Ich will da auch gar nicht zu viel sagen. So, The Lobster ist einfach geil. Es ist einfach ein weirdes Konzept. Er hat mich in seinem Ansatz am Anfang fast ein bisschen an Wes Anderson erinnert, in der Art, wie er Filme inszeniert, Bilder inszeniert. Also teilweise sind es auch immer so zentrierte, totale Shots und alles immer sehr, ja, sehr, sehr neutral, so ein bisschen, wenn du das beobachtest. Aber es ist nicht statischer bei ihm. Ja, genau. Weil Wes Anderson bewegt sich ja immer sehr, genau, sehr viel. Genau, aber die Statik an sich in Shots oder so, oder dass auch Sachen sich im Hintergrund nur bewegen und gar nicht so, also keine Nahaufnahmen oft auch sind, fand ich, glaube ich, einfach optisch schon geil. Und dann ist es halt auch wieder so eine Story, das ist einfach eine einzigartige Geschichte gewesen. Das fand ich einfach cool über, ja, wenn du Single bist, kommst du in ein Hotel und dann, wenn du nicht da innerhalb von ein paar Wochen deinen Partner findest, dann wirst du in ein Tier verwandelt. Punkt. Und der Film erklärt das auch nicht und das ist einfach so, nimm das Konzept an oder nicht. Aber wenn du es annehmen kannst, ist es einfach so ein unterhaltsamer Film, also auch so bizarrer Humor, auch düsterer Humor teilweise. Und trotzdem hat er eine emotionale Aussage auch über generell das Beziehungsleben und das Paarprinzip unserer Gesellschaft. Und ja, ich fand das einfach, ja, mega rund. Ich fand es auch richtig cool. Du hast den, glaube ich, immer noch nicht gesehen, ne? Scheiße. Den habe ich damals auch, glaube ich, im Podcast, als wir den gemacht haben, auch sehr weit oben gehabt. Aber ich glaube, ich mache mich jetzt gleich unbeliebt, aber ich fand den Film jetzt nicht so geil. Ah, okay, krass. Also ich bin echt richtig gefeiert. Also ich habe den, ja, das ist ja klar, wenn das so ein Konzept ist, was man halt annimmt oder nicht annimmt, dann kann man sich auch denken, das ist irgendwie bescheuert und dann macht der ganze Film logischerweise keinen Spaß mehr. Absolut, also, ja. Also wenn das die ersten 5 Minuten, wenn du das nicht annimmst, dann, oder das nicht so sinnvoll findest jetzt oder die Begründung nicht gut genug findest, dass man das jetzt so erzählen muss, dann... Das war es gar nicht. Ich fand nur, dass dann, dass er dann quasi in den Wald geht und dann die anderen trifft, die halt sich diesem System verwehren. Ich fand, das war eine Story, die man schon mal so gesehen hat. Echt? Ich fand es relativ unoriginell. Also die Idee so über Nein, dann quasi, dass er dann quasi diese anderen Menschen, die sich quasi diesen, wenn man keinen Die Partner anderen Menschen, hat, die Singles. Genau, die Singles. Die überzeugten Singles. Genau, die überzeugten Singles. aber dass man quasi aus diesem System raus dann irgendwie eine Gruppe von anderen Leuten trifft, die halt sich diesem System verwehren. Und ja gut, das hast du ja immer wieder, das hast du halt eben. Aber klar, aber gerade, aber diese Gruppen sind ja anders aufgeladen. Das sind ja diesmal nicht die Bösen und die Guten, sondern es sind so, okay, das sind einfach nur die Singles. Ja. Die Widerstandskämpfer sind nur die, die sagen, nein, ich will jetzt nicht zwangsläufig einen Partner finden, okay? Und das sind in dem Film schon so die nicht systemkonformen und die Weirden und die eben im Wald leben müssen, weil sie nicht in der Gesellschaft angenommen werden. Ich fand das einfach, was er damit halt aussagt, fand ich halt geil. Also. Das ist richtig. Trotzdem fand ich dann die Story ein bisschen vorhersehbar. Okay. Also ich hab damals mit 14 bin ich zufällig auf ihn gestoßen und auf seinen ersten Film, Dogtooth hieß der. Den ich immer noch nicht gesehen habe, ja, leider. Den fand ich wesentlich origineller. Mhm. Und jetzt komme ich wieder super artsy rüber. Den ersten Film fand ich super toll. Also, den fand ich wesentlich origineller. Ich fand auch Killing of a Sacred Deer besser. Echt? Okay, ja. Nee, fand ich nicht. Auch wenn es kein Film ist, den ich nochmal anschauen würde? Nee, du läufst halt sofort wieder, würde ich mir sofort wieder angucken. Also gibt es leider auch nur auf DVD, nicht auf Blu-ray. Ärgerlich. Ja, aber was hast du denn noch 2016? Ich habe 2016 auch noch Spotlight, aber da will ich nicht drüber reden, sondern ich nehme stattdessen jetzt, ist ein guter Film, guckt ihn euch an oder nicht, ja, mir egal. Schon. Aber ich habe stattdessen 2014 noch, den hätte ich nie als besten 2014 genannt, aber ich nutze es jetzt trotzdem, und zwar Under the Skin. Den habe ich überraschend. Das finde ich ja gut. Und überraschend habe ich den gesehen und war völlig geflasht davon. Ja. Und bin dann heim und dachte, okay, vielleicht warst du irgendwie heute nicht ganz bei Trop, weil das ist halt auch fucking weird einfach. Ich glaube, die Story kann man gar nicht erzählen. Total durch, der Film. Und dachte so, okay, hab's abgespeichert, aber immer mit dem Vorbehalt, wahrscheinlich war der gar nicht so gut, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ich habe an den oft gedacht, ohne dass ich auch nur den Namen mich daran erinnert habe. Es war so dieser weirde, komische Film, den du damals gesehen hast. Und dann haben wir den ja irgendwann vor einem Jahr oder zwei oder so. Ich wusste nicht mal, dass wir den zusammen gesehen haben. Haben wir den uns dann nochmal angeguckt. Mhm. Und ich glaube, er ist auch auf Netflix, schätze ich. Das könnte sein, aber ich dachte mal, dass du den mal besorgt hättest, den Film. Und ich dachte, ich hätte ihn alleine gesehen. Ich wusste bis jetzt gerade nicht, dass du den gesehen hast, tatsächlich, witzigerweise. Und dann habe ich ihn damals halt nochmal gesehen und habe dann auch irgendwie, war darauf eingestellt, was kommt. Und konnte dann auch allem irgendwie voll, und also finde ich, ist einfach Du bist jetzt wirklich Sci-Fi, Tobi. Du ziehst ja. Das ja richtig durch mit dem System gerade. Stimmt, das ist schon auch das ein bisschen alles, Sci-Fi. Ja, klar, ne? Das ist Science-Fiction, also im weitesten Sinne doch, klar. Witzigerweise würde ich das gar nicht da so richtig drin verorten. Nee, also hochexperimentell. Das ist Sci-Fi. Das ist genau. Ja, aber das Konzept des Films, also ist die Frage, ob man das halt, jetzt... Also, sie ist halt ein Alien. Sie ist ein Alien, also, aber wenn man da, also das ist ja dann streng genommen ist es halt in irgendeiner Form Science-Fiction oder... Was ist denn das für ein Genre? Nee, also das ist nicht klar, das ist nicht ein klassischer Science-Fiction mitnichten, also dagegen ist alles, was wir genannt haben, ist dagegen Blockbuster-Mainstream, wenn man von Under the Skin redet. Ja. Also ich finde, es ist einfach ein Erlebnis, ja. Nicht so ein Erlebnis wie ja. Irreversible, glaube ich, heißt er, aber schon auch wieder ein Erlebnis und deswegen... Man macht auf jeden Fall was durch, wenn man den Film sieht. Übrigens, irgendwie schon, ja. Große Teile von dem Film sind so Guerilla-Style übrigens gefilmt worden, die Szenen, in denen Scarlett Johansson Typen aufreißt, sind teilweise tatsächlich einfach nur Typen, die sie auf der Straße angesprochen hat. Die haben GoPros in dem Auto montiert und sind dann durch die Straßen gefahren und deswegen versteht man die Menschen teilweise auch einfach gar nicht, weil sie so hart schottisch reden. Nee, aber wirklich, finde ich cool, dass er genannt wurde, weil ich habe ihn nicht unter meinen Top 10, aber bin ich froh, dass ihn einer von euch hat, weil eben wie du sagst, es war einfach nur, es ist wirklich ein Erlebnis, es ist ein Experiment mit sich selbst, so, es ist wie mit, also für mich war das auf einem Level mit 2001 von Kubrick gucken, weil es ist so experimentell an irgendeiner Stelle, allein es verlässt an ganz vielen Stellen einfach eine Plotstruktur komplett. Allein dieser Anfang, wo diese Flüssigkeit das Klo runtergespült wird oder was das ist, ich weiß es nicht mehr. Ja, auch die Musik und alles. Und also für mich auch eine der verstörendsten Szenen, die ich jemals gesehen habe, ist am Strand, wenn sie am Strand rumläuft, ohne zu sagen, was da weiter passiert. Und zuguckt, wie die ja saufen. Okay, ja gut, dann sagen wir es doch. Achso, Entschuldigung. Ja, für mich völlig, also es hat mich wirklich heimgesucht fast schon. Und ja, spricht auch, also fand ich immer, war immer ein riesen Pro-Argument für Scarlett Johansson, dass die solche Filme macht. Weil sie müsste nicht. Die könnte auch nur Blockbuster-Zeug machen. Und die hat damit sicher nicht viel verdient mit diesem Film. Und hat es halt trotzdem gemacht, weil sie, glaube ich, Bock hat auf weirde, unterschiedliche Sachen. Weil sie wird ja oft immer kritisiert, auch für ihre Rollenwahl und so, hey, oh, jetzt spielt sie eine Asiatin, das geht ja gar nicht. Ich verstehe schon die Kritik und so, aber ich finde es einfach geil, dass es jemand ist, die alles scheinbar machen will. Die will und möglichst unterschiedlich. Und Under the Skin ist wirklich ganz anders wieder. Sie wollte, das fand ich das Witzigste. Es war, glaube ich, ein Film über eine Transsexuelle und sie sollte die Transsexuelle spielen. Und dann ist so viel drüber geschimpft worden, dass eine Cis-Frau eine Transsexuelle spielt. Und am Ende, also das wäre halt cool gewesen, wenn ein relativ berühmter Schauspieler irgendwie einen Film promotet, wo es eben um Transsexualität geht. Einfach nur das hilft halt auch dem Film. Diversität so. Ich verstehe die Kritik, aber in dem Fall war es halt dann so, dass dieser Film einfach gar nicht gemacht wird. Also, das war halt super kontraproduktiv. Und Scarlett Johansson hat dann auch gesagt, okay, dann mache ich das nicht. Also sie hat das so nicht gesehen, aber keine Ahnung. Ja. Nee, und bei Under the Skin ist es auch sowas. Wer weiß, ob wir jetzt über The Under the Skin reden würden, wenn sie da nicht drin wäre. Nicht, dass wir nach Scarlett Johansson Filme gesucht hätten, aber es hat dem Film natürlich geholfen. Und man hat diese Poster gesehen, wo sie drauf ist. Und, und also der Film ist mir auch im Internet mehrmals begegnet, weil ja, es ist der Film, in dem Scarlett Johansson nackt ist. Und natürlich haben dann alle möglichen Leute darüber, darum ging es dann plötzlich. Ich habe ganze Headlines gelesen, wo es hieß, oh mein Gott, Scarlett Johansson geht jetzt tatsächlich mal nackt durch einen Film rum, läuft da rum. Echt, sie ist nackt? Ja, schon. Es gibt ein, zwei Szenen, wo sie halt einfach dann komplett alle Hüllen fallen lässt. Was natürlich in dem Film überhaupt nicht sexy ist, sondern mega verstörend und weird. Aber das hat natürlich Schlagzeilen gebracht. Und solche Filme würden sonst wahrscheinlich ganz untergehen und keiner wird sie je wahrnehmen. Und deswegen finde ich auch manchmal muss man eben, wie du sagst, manchmal einfach froh sein, dass dann ja vielleicht nicht die ideale Besetzung für einen Film da ist, aber dann wird wenigstens mal so ein Film gemacht, weil wer sollte das sonst finanzieren? Das ist halt komplett out of the box. Also. Welches Jahr war der Film? 2014 war der noch, ne? Ja. Wir waren ja bei 2016 mit Arrival, da hattest du Arrival genommen, ich hatte eben The Lobster und hattest du bei 2016 was? Ich hatte bei 2016 auch Arrival und hätte sonst noch Spotlight empfohlen, aber Pustekuchen, du darfst gerne mit Platz 6 kommen. Also Platz 6 war bei mir Interstellar, aber da haben wir schon drüber geredet. Mhm. Okay, das wäre dann 2014, da haben wir tatsächlich ja schon drüber geredet. Genau, das haben wir halt schon vorweg gedacht. Dann muss bei dir irgendein Jahr fehlen. Ja, ich habe tatsächlich nicht jedes Jahr. Ja, dann sag eins, was fehlt, dann machen wir weiter. Was haben wir denn schon? 2011? 2011 zum Beispiel, ja. Haben wir noch nichts genommen, glaube ich. Das wäre mein Platz 4, sonst würde ich kurz mit Platz 5. Ja, mach Platz 5. Mach Platz 5. Der wäre von 2018, Gaspar Noé, Climax. Ja, genau, da hatte ich Hereditary, ja, genau. Ja, ich habe Climax immer noch nicht gesehen, du hattest mir den ja sogar geliehen. Ich hatte diese Blu-ray lange rumliegen. Ich weiß, ich will es auch nicht entschuldigen. Ich habe es einfach noch nicht hingekriegt. Nee, das ist auch nicht so. Ich habe eine Watchlist, die ist sehr, sehr lang und das ist... Also ich meine, gut, der Director's Cut von Batman vs. Superman steht natürlich ganz oben auf deiner Watchlist. Der liegt auf jeden Fall auf meinem Schreibtisch und da liegt er sehr gut. Ja. Und da beschwert er immer meine aktuellen Abrechnungen, die ich so kriege. Okay. Aber Climax von Gaspar Noé, unerwartet. Das ist wirklich die arzieste Liste, die du jemals gemacht hast in all den Jahren. Hast du noch nie so eine arzie Liste? Ich finde es toll, aber ich finde es so geil wieder. Vor allem, es wird halt echt nicht besser nach oben. Scheiße. Nee, also ich kenne die meisten Sachen zumindest, aber also das ist echt, du bist auf jeden Fall Arzi-Tobi jetzt geworden. Sci-Fi-Tobi und Arzi-Tobi. bitte, sprich aber, weiter über den Film. Climax, der unterhaltsamste, verstörendste Film, den ich bisher gesehen habe. Also nicht im Sinne von der verstörendste Film, den ich jemals gesehen habe. Es geht an den anderen Film von Gaspar Noé, Irreversibel, hast du eh schon vorhin erwähnt. Boah, der hat mich so fertig gemacht, ja. Aber der ist Nullerjahre, glaube ich. Ja, der ist älter. Climax, geht um eine Gruppe von Tänzern, die irgendwie eine Nummer üben in einer Grundschule. Eine Tanznummer? Nachts, ja, also die tanzen. Und der Film besteht auch wirklich zu sehr viel Prozent aus Tanzen. Auf jeden Fall üben die da ihre Nummer und feiern dann eine Party so als Abschluss, bevor sie auf Tour gehen oder sowas. Und jemand hat allerdings LSD in die Sangria gekippt. Der Setup ist schon geil. Ja, also man muss sich einfach nur den Trailer angucken. Der Trailer fängt an mit einer französischen Flagge in Glitzer, die auf der Bühne im Hintergrund hängt. Und da steht einfach nur drüber, ein französischer Film. es ist auf jeden Fall eine Aussage. Auf jeden Fall, die tanzen, Musik ist krass und dann drehen langsam alle durch, weil natürlich jeder von dieser Sangria getrunken hat. Aber es ist einfach so unterhaltsam. Die Kamera ist völlig wild. Die Kamera fliegt einfach nur über die Leute, sehr, sehr viele lange Einstellungen. Leute, die einfach gerade durchdrehen. Es gibt von Leuten, die abbrennen, über Schwangerschaftsabbrüche, über Inzucht, ist wirklich alles dabei in diesen 1,5 Stunden. Man macht wirklich einiges mit, aber man ist dabei einfach so verdammt, man wird einfach so gut unterhalten dabei. Es ist echt eine Frechheit. Also man muss den Film gucken, um es wirklich zu glauben. Aber ja, der Anfang ist ein bisschen langsam, wenn man die Leute kennenlernt in einzelnen Interviews. Aber sobald dieses LSD einkickt bei diesen Leuten, man spürt richtig selber, wie man selber draufkommt. Es ist, also genau dieses Gefühl hat man, also wenn man den Film guckt, genau so ist es, wenn man LSD nimmt. Und dann so langsam merkt man irgendwie sind jetzt alle ein bisschen komisch. Was ist denn hier jetzt? Was geht eigentlich? Und dann bricht auf jeden Fall die Hölle und der Wahnsinn los. Und Okay. Das ist echt ein grandioser Film. 1,5 Stunden pure Unterhaltung. Klingt für mich wie Mandy. Nicht, dass wir über Mandy reden müssen, aber den habe ich übrigens so wahrgenommen. Mandy ist krasser. Mandy ist tatsächlich krasser. Climax ist nicht so visuell krass. Obwohl Okay. Auch. Welches Jahr war das? Climax muss man gesehen haben. 2018. 2018, genau. Hattest du dann 2018 schon genannt? Ich hatte meinen 2018 über Guilty. Ah, okay. Ja, dann kannst du gleich noch ein Jahr nehmen. Ich weiß nicht. Also das nächste wäre dann 2011. Ja, wunderbar. Bei mir ist Platz 4 The Tree of Life. Nie gesehen. Terrence Malick. Ja, ich weiß. Das ist auch so ein klassischer Film, den ich ja schon lange sehen will, aber es hat sich auch nie ergeben einfach. Das ist der letzte zugängliche Terrence Malick-Film. Ja, angeblich ist der neue wieder ganz gut. Ein verborgenes Leben. Der Augustil, der muss tatsächlich ganz gut sein. Bitte. Okay. Also Tree of Life? Nicht gesehen. Niemand. Nee, Brad Pitt, Jessica Chastain. Tatsächlich auch der, ich glaube, das eine, der jüngste Sohn, ist der auch den einen in Killing of a Sacred Deer spielt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich wollte es recherchieren, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Tree of Life, auf jeden Fall Geschichte über vom Urknall bis zum Ende der Welt. Brad Pitt und Jessica Chastain ist auch dabei. Wirklich also der schönste Film, den ich bisher gesehen habe. Ja, ich sehe den oft in so Compilations, einfach nur optisch schon. Sieht toll aus, ja. Ja. Ich glaube, mehr kann man über diesen Film nicht sagen. Kann den vielfältig, glaube ich, interpretieren. Ich kann ihn gar nicht interpretieren. anscheinend haben die Cutter, während sie den Film geschnitten haben, auch keine Ahnung gehabt, was sie da eigentlich gerade machen. Aber das Produkt ist auf jeden Fall fabelhaft. Also wirklich grandios. Wurde mir auch immer eher nahegelegt als eine, wie wir eben bei anderen das genannt, als eine Erfahrung der Film. Ja. Mehr. Also es ist mehr ein Rausch, in dem man sich da begibt von Bildern und es ist tatsächlich, also Emotionen. der Film bringt Szenen aus der Kindheit irgendwie, die man so selten gesehen hat. Vielleicht in Boyhood noch. Aber man fühlt sich sehr, sehr oft an Sachen aus der Kindheit irgendwie erinnert, die man vielleicht so vergessen würde. Mhm. Oder vergessen will, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Schade, dass ihr ihn nicht gesehen habt. Ja, mache ich auf jeden Fall noch. Also habe ich schon lange auf der Liste. Hm? Bei 2011 war bei mir auch eher das Artsy-Jahr. Und ich nehme aber den Mainstreamigsten von all diesen Artsy-Filmen tatsächlich als mein Favorite. Warte, das ist bestimmt meine Nummer 3. Sag's. Black Swan. Ach so. Ich nehme Black Swan aus 2011 tatsächlich. Black Swan? Ich meine, es ist kein Geheimnis, es ist der einzige große Running Gag, der sich durch diesen Podcast durchzieht, dass ich gestörter Natalie Portman-Fan bin. Das ist echt und eine Frau, es ist einfach eine, also Tour de Force, wie man gerne dann sagt unter den Kritikern. Ich finde, sie ist unfassbar in diesem Film. Spielt sie da zwei Menschen? Kann das sein? Nee, sie spielt schon nur eine Rolle, aber ihre Person. Du musst dir Black Swan angucken. Steht schon lange auf meiner Liste, aber ich habe niemanden, der mit mir Natalie Portman-Filme gucken möchte. Nee, leider nicht. Ne, ja, okay, dann könnten wir uns ja mal zusammensetzen und eine Natalie Portman-Nacht machen. Vielleicht. Das ist so scheiße einfach. Ausgemacht. Nee, wie gesagt, also Black Swan, es geht einfach nur um eine Balletttänzerin, die sehr, sehr gut werden möchte und die Hauptrolle kriegen möchte im Schwanensee. Und ja, sie hat auf jeden Fall selber Probleme. Ihre Mutter ist schwierig. Dann kriegt sie noch Konkurrenz innerhalb der Ballettgruppe, keine Ahnung, wie man das nennt. Und ja, der Film, ich weiß, er ist sehr stark inspiriert von einem berühmten Anime. Darren Aronofsky hat sich sehr stark von Perfect Blue genau inspirieren lassen. Den habe ich leider auch bis heute nicht gesehen, obwohl ich ihn seit dieser Film rausgekommen ist, auch auf meiner Watchlist habe. Deswegen kann ich nicht beurteilen, inwiefern der Film originell ist. Ich hatte auch da gar nicht das Gefühl, dass der Film storytechnisch originell ist, weil es geht ja einfach nur darum, um Konkurrenz, Konkurrentverhalten zueinander und eben, dass einer von beiden halt so ein bisschen sich reinsteigert. Das ist ein bisschen wie bei Whiplash auch. So ich wollte sagen. Ich wo find, der Künstler ich nicht, ja. Whiplash und Black Swan sind relativ ähnlich. Wäre ein gutes Double-Feature. Man könnte wirklich Whiplash und Black Swan sehr gut zusammen gucken. Aber eigentlich dann gar nicht. Weil du willst ja nicht das Gleiche an einem Abend haben, sondern du willst ja die Vielfalt an einem Abend haben. Es ist nicht das Gleiche. Es ist schon sehr unterschiedlich, vor allem worauf das hinausläuft, finde ich. Ist schon teilweise sehr unterschiedlich. Ja, aber wenn es beides so Filme sind, die dich emotional auffüllen, glaube ich. Ja, gut, nee, vielleicht auch nicht, aber also rein thematisch passen sie halt sehr gut zusammen. Ich hab dich so richtig am Arsch zu fühlen. Ja, einmal richtig durchwühlen lassen. Wie gesagt, also großartig gemacht. Darren Aronofsky ist auch ein Meister der Bilder. Also der Film ist unglaublich toll auch gedreht. Und auch Dick Oscars, oder? Dick Oscars, oder? Also sie hat auf jeden Fall dann damals endlich gewonnen als beste Hauptdarstellerin Natalie Portman für den, nachdem sie auch lange vorher für Hautner hätte gewinnen sollen. Das war auch ein bisschen kontrovers, weil sie hat, also es hieß doch irgendwie, sie hat extra Ballett gelernt und dann hat sich herausgestellt, dass halt eine echte Balletttänzerin hat die Szenen gemacht hat und ihr Kopf drauf gemacht worden ist. Ja, aber nicht in allen Szenen. Also es gibt schon genug Szenen, die sie halt siehst. Klar, dieses, das, also große Tanzszene so im Stück dann selber ist teilweise einfach nur mit CGI drauf gemacht und so. Aber ich fand nicht, also darum ging es mir auch nicht, dass sie gut Ballett tanzen kann oder das gelernt hat, sondern sie ist einfach eine tolle Schauspielerin in dem Film. Dieser eine Blick Richtung Ende, wo sie dann den schwarzen Schwan tanzt. Ja, genau. Und wo sie dann einmal in die Kamera guckt und diese Enten- oder Schwanenaugen hat. Ja. Ich weiß nicht, das ist für mich immer hängen geblieben. Ja, also generell ein Film, den ich extrem geil fand einfach und ja, genau. Also mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Die anderen Entscheidungen aus dem Jahr wären sicher noch artsier gewesen und nischenmäßiger, weil der Film hat ja schon so ein bisschen dann eingeschlagen, hatte ich zumindest den Eindruck. Zumindest weiß ich von vielen Leuten, dass sie ihn kennen. Den haben scheinbar schon doch viele Leute dann gesehen, was für einen Aronofsky-Film ungewöhnlich ist, weil die meisten seiner Filme sehr sehr, sehr Arthouse sind und sehr Oscar-mäßig nur und von wenig Leuten gesehen werden. Und das war, glaube ich, mit unter anderem sein mainstreamigster Erfolg wahrscheinlich. Ja. Ja, aber dementsprechend, das war mein 2011. Ich habe 2011 Wintersbone stehen, den fand ich gut, aber das war es dann auch. Also über Wintersbone möchte ich wieder nicht reden. Sondern ich nehme noch einen aus 2014 und zwar All is Lost. Das braucht man auch nicht so mega viel drüber sagen. Das ist ein Schauspieler. Das spoilert auch nichts. Der ist mit dem Boot auf dem Meer unterwegs und ich glaube, in den ersten 3 Minuten passiert das. Sein Boot hat ein Loch. Und er ist mitten auf dem Meer draußen. Das ist wie so ein Malle-Song. Mein Boot hat ein Loch. Lass mal saufen. Ja, also halt so ein Container rammt sein Boot. Und das ist halt, wenn du mitten auf dem Meer draußen bist, mit so einem kleinen Segelboot, ist das relativ krass, wenn du dann ein Loch im Boot hast. Robert Redford übrigens, um den Schauspieler zu nennen, der ihn spielt. Das war seine letzte Chance, einen Oscar zu kriegen, hieß es damals. Ja, genau, hat dann danach doch noch was gemacht, aber ja. Ja, also wieder nicht der Film, den ich 2014 wählen würde. Wieder kein grandioser, oder doch, wieder ein grandioser Film, aber wieder nicht der hat nicht alles, was man sich wünscht, aber ich Der war auch 2014. Der war auch, also Deutschland zumindest scheinbar. Ja. Ich fand ihn auf jeden Fall mega gut. Ich habe ihn inzwischen, glaube ich, auch schon 4-mal gesehen oder sowas. Nicht einmal mit mir. Ich habe ihn nämlich noch nie gesehen. Das ist ja unfassbar. Guck, dann machen wir einen Natalie Portman-Abend und oh, das würde sich super ergänzen. Ja. So, und der hat auch richtig ruhige Momente. Das kann man sich kaum vorstellen, aber wenn dieses. Ja, gut, wenn nur ein Mensch da ist, macht schon Sinn, dass er recht ruhig ist, weil mit wem soll er reden? Ja, aber sein fucking Schiff geht unter. Also, aber ja. Ist ein guter Film. Winterspawn ist auch ein guter Film, aber den passt schon. Ist das nicht der Durchbruchfilm von Dings? Jennifer Lawrence, ja. Ich hab überlegt, war Tribute von Panem war danach? Ich glaube, oder parallel oder so, aber also, sie ist dann mit Tribute von Panem natürlich Mainstream bekannt geworden. Klar, und Winterspawn hat sie, glaube ich, vorher gedreht oder so. Winterspawn war dann so bei den Oscars zwar nominiert, ich glaube, sie sogar als Hauptdarstellerin, ja. Aber eben ihr großer Erfolg war dann Panem erst, ja. Und Silver? Silver Linings ist deutlich später. Okay. Der ist deutlich später. Alles klar. Ja, passt. Okay, 2011. Ja, ich bin überrascht, dass ihr 2011 nicht den Film gewählt habt, den ich auf Platz 3 habe. Und zwar? Drive. Der ist bei mir 2012 in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich mich vergoogelt habe. Mit deinen deutschen. Ich habe ja extra vorher gesagt, guck nach deutschen Bundesstaaten, um sicher zu gehen, dass sie ins richtige Jahrzehnt fallen. Auf Wikipedia steht 2011. Für Deutsch oder für Englisch? Deutsch und Englisch. Das ist 2011. Also die Beschreibung war auf Deutsch. Ich habe Drive extra auch verschieben müssen. Der war 2011 in den USA, absolut richtig. Aber ich glaube, bei uns 2012 erst. Okay. Aber dann sagen wir doch, der Film ist 2012, weil 2012 habe ich. Bei mir steht auch 2012 drin. Ist auch meine Wahl, Drive. Okay, nicht ganz bei dir. Ich habe nämlich sonst 2012 nicht auf der Liste. Also ah, okay, ja. Also Drive. Ja, Drive. Dann hau rein. Ja, das ist ein geiler Film. Ja, du hast ihn, glaube ich. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht. Oder vielleicht haben wir ihn dann doch mal gesehen. Gucken, aber ich war dann, glaube ich, relativ unterwältigt, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, also ich war auch wirklich restlos begeistert. Diese Fahrstuhlszene? Ich glaube, es ist eher ein Film, den man optisch was abgewinnen kann, oder? Also, den kann man oder ich habe ihn nicht gesehen, aber ich erinnere mich an null Story. Drive ist visuell so grandios gedreht, weil er einfach nur durch seinen visuellen Stil. Das meinte ich mit optisch was abgewinnen. Ja, ja, aber weil er einfach durch seinen visuellen Stil die Story erzählt. Und okay. Aber halt auf so eine intelligente Art und Weise. Das, finde ich, hat man in wenigen Filmen. Also visuell muss man, glaube ich, ein bisschen mehr ausholen. Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber es ist nicht nur, dass der Film irgendwie schöne Farben oder irgendwie tolle Bildeinstellungen hat, sondern der erzählt ganz viel durch Blicke. Ja. Ryan Gosling und Carey Mulligan spielen ja da im Grunde ein Liebespärchen und sie reden nicht so viel. Er ist extrem verschwiegen in dem Film. Er redet, ich weiß nicht, das macht ihn so geil. Wieder 10 Sätze in dem Film. Aber was dieser Schauspieler, für mich auch wirklich ein Argument, dass Ryan Gosling ein toller Schauspieler ist, weil was der durch einen Blick rüberbringen kann in diesem Film, ist wirklich stark. Aber das ist sicher auch was, das muss man mögen oder nicht. Also wenn man es nicht mag, kann ich es verstehen. Wenn man sich da nicht reindenken kann, ich konnte mich da halt super gut reinfühlen damals. Ich finde es so cool, dass der Film eigentlich eine ganz standardisierte Love-Story so ein bisschen erzählt. Also die Story ist jetzt nicht abgedreht oder besonders originell. Aber durch die Art, wie er sie erzählt, wird sie dann deutlich stärker, als sie sonst wäre. Der Film ist eigentlich so ruhig und dann wird er wieder ja. Also viele dachten ja damals, die Trailer haben ja irgendwie suggeriert, dass es ein Actionfilm ist. Ja. Ähnlich wie bei Spring Breakers, dass jeder dachte, das ist ein Hangover-Film. Mhm. Aber man geht in diesen Film rein, die Action-Szenen sind relativ weniger, das ist ein relativ ruhiger Film, aber wenn der Film mal loslegt, dann ist er ultra brutal. Ja. Und das macht es noch so viel verstörender, aber auch, man fühlt einfach, ach, ich weiß nicht, ich liebe einfach Ryan Gosling, ich weiß nicht. Nee, ist in dem Film auch wirklich, also war für mich auch wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes Ding. Ich weiß noch, dass ich in der Sneak saß damals, weil ich wusste, dass eine Sneak kommt und dann habe ich gesagt, ich gehe da jetzt rein, ich muss den sehen. Und dann sitze ich drin und ich weiß noch, dass neben mir eine Frau sitzt, also die ich nicht kannte, irgendein anderes Pärchen. Und die Schrift in dem Film ist ja so pink, so 80er-Jahre-mäßig angelehnt. Und dann geht so die Musik auch los und es sieht alles ein bisschen happy aus. Und ich weiß noch, wie die Frau neben mir, die halt nicht wusste, worauf sie sich einlässt, weil es eine Sneak ist, noch so zu ihrem Mann sagt, oh, das ist, oh, vielleicht ist das sowas wie Dirty Dancing, super nice. Und ich dachte mir schon so, oh fuck, das wird ganz übel für dich ausgehen. Und die hat den Film natürlich relativ gehatet am Ende, weil sie einfach so gar nicht drauf klarkam, was das dann wurde. Aber ja, das ist meine prägendste Erinnerung mit Drive, diese Frau neben mir, die so gar nicht drauf klarkam. Nee, super Film. Aber dementsprechend, wenn du den nennst, kann ich ja was anderes nennen in dem Jahr. Vielleicht, ja, 2012 habt ihr eh noch gar nichts. Also genau, noch nichts. Das wäre mein 2012er Pick gewesen, aber dann kann ich Gott sei Dank Take Shelter nennen. Weil Take Shelter guter Film. Und das ist wirklich ein Film, glaube ich, den man schnell vergisst, weil ich weiß gar nicht, ob der in Deutschland überhaupt in die Kinos kam. 2012 konnte man ihn dann in Deutschland auf jeden Fall kaufen. Eben auch so ein Film, den habe ich habe irgendwo mal von dem gehört und ich mochte den Schauspieler Michael Shannon ganz gern. Und hab den dann auch irgendwann mal auf einem Computer einfach nur gesehen und war total weg, einfach wie toll die Art ist, wie dieser Film das erzählt. Da würde ich explizit, glaube ich, nicht, erzählen, wie er ausgeht, weil das den Film schon stark beeinflusst einfach. Aber im Grunde geht es nur um einen Typen, der halt einfach ja, schlechte Träume hat und da passieren sehr weirde Sachen in seinen Träumen, sehr grauenhafte Dinge und er hat einfach irgendwie das Gefühl, es passiert was Schlimmes, es kommt ein Unwetter oder so, er muss einen Bunker bauen bei sich im Garten. Und eigentlich geht es nur darum, wie er so alleine steht mit diesem Gefühl, mit diesen Träumen und wie das halt seine ganze Familie irgendwie so ein bisschen auseinanderzerrt und alles belastet, seine Arbeitsbeziehung belastet, seine ganze Stellung in der Gemeinde im Grunde belastet. Und Michael Shannon ist für mich in diesem Film, es ist unfassbar, wie gut er ist. Auch Jessica Chastain, vergisst man oft, ist seine Frau, wo man heute gar nicht mehr dran denkt, dass Jessica Chastain da auch einfach mitspielt. Ja, aber wie gesagt, Michael Shannon, ab da war das für mich auch so ein Schauspieler, den ich nicht mehr ignorieren konnte. Auch vorher schon, ich glaube hier in Zeiten des Aufruhrs mit DiCaprio damals hatte er eine Nebenrolle. Stimmt, ja. Und da war auch und schon Man wirklich of Steel, ja. Und Man of Steel, nicht zu vergessen Man of Steel, vor allem General Zod, wirklich Best Performance of the Decade. Ja, wie gesagt, dementsprechend nenne ich das. Oh Mann, ja. Take Shelter, guckt euch Take Shelter an. Da haben wir damals ein Double Feature gemacht, ne? Da haben wir uns Take Shelter und Mud angeguckt. Ja, stimmt. Nee, haben wir ein Double Feature gemacht? Ich glaube, wir wollten Mud, haben wir auf jeden Fall zusammen geguckt, weil wir Take Shelter mochten schon. Und das ist vom selben Regisseur. Weil ich Take Shelter vorher noch nicht gesehen habe. Echt, haben wir beide geguckt? Wir haben ein Double Feature gemacht, ja. Ah, okay, ja. Ja, wir sind dann nämlich auch noch in Midnight Special, glaube ich, gegangen damals. Genau, ja. War auch von ihm. Der war dann leider nicht so geil. Ist das der in Paris? Nee, das war Midnight in Paris. Ah, ja. Der war Midnight in Paris, okay. Der war so unerwartet geil, dieser Midnight. Der war erstaunlich gut, ja. Ich mochte den. Ich weiß gar nicht, welcher der war. Ja, genau, das war mein Pick. Ich weiß nicht, was du noch für 2012 hast. Ich hab 2012, weil, ist ja Sci-Fi, Tobi, Cloud Atlas. Ich mochte Cloud Atlas einfach erstaunlich stark, obwohl es, instinktiv hätte ich gesagt, das ist ein Film, der mich so auch nervt. Ja. Aber ich mag ihn einfach. Nee, auch ein Film, wo ich auch in den Trailern dachte, also der Trailer war zwar episch, aber ich dachte mir so, ich glaube, der Trailer war 5 Minuten lang oder so. Der war richtig lang. Richtig lang. Und dachte ich mir so, uff, ich weiß nicht. Also optisch klar geil, weil Kooperation aus Tom Tykwer und den Wachowskis, also damals, glaube ich, waren es die Wachowski-Geschwister, weil da war einer dann umoperiert und einer war noch ein Mann. Aber jetzt und jetzt sind beide, sie ja beide mittlerweile Frauen. Inzwischen sind es die Schwestern. Und früher waren sie mal die Brüder. Das finde ich auch echt krass. Das ist, und zwischendurch war es halt gemischt und ich glaube, da war die Zeit der Lana Wachowski hieß die. Lana und Lilly heißen sie, glaube ich, jetzt, ja. Ja, aber eben auch, ich weiß nicht, wie man den Film beschreiben soll. Den kann man eigentlich nicht beschreiben. Geht über mehrere Hunderte oder tausend Jahre. Das ist sowas wie Tree of Life. Da geht es auch einfach um alles. Ja, also man muss, glaube ich, mit so einem Sci-Fi-Setting schon grundsätzlich was anfangen können. Also es muss einen optisch nicht abstoßen, sonst ist es wahrscheinlich schwierig. Aber ansonsten muss man einfach gucken, glaube ich. Ja. Man darf nicht erwarten, dass man irgendwie alles versteht, aber das muss man auch gar nicht immer. Das passt schon. Der ist dann damals voll zerrissen worden von der Kritik. Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, der kam nicht so gut an, glaube ich. Ja. Nee, fand ich auch cool. Also war. Und auch eine krasse Besetzung und so. Also ein Haufen. Tom Hanks. Hugh Grant in einer völlig weirden Rolle. Also, was man vielleicht schon sagen kann, ist ja, dass der Film so. Es geht so im weitesten Sinne um Wiedergeburt oder haben wir mehrere Leben oder so. Weil einzelne Schauspieler in verschiedenen Zeitepochen Rollen spielen. Der Film erklärt das auch nicht weiter. So, das muss man einfach für sich selber erfahren. Aber dadurch war es halt auch witzig, Leute in so einer, also Hugh Grant spielt irgendwann mal in so einer, was ist das, so eine Epoche, so eine, nicht Steinzeit oder sowas? Nee, das war sogar in der Zukunft, so ganz weird. Aber aber irgendwie so apokalypsemäßig, die Leute laufen mit Stock und Stein rum. Ja, das ist so ein bisschen die Island-mäßig, die leben zwar da, aber es gibt eine entwickelte Kultur oder so. Irgendwie sowas, ja, stimmt. Ja. Und die haben so eine ganz komische Sprache und Tom Hanks redet ein bisschen dumm. Ja genau, die haben so eine ganz komische Art zu reden irgendwie. Und da spielt Hugh Grant einfach irgendein so evil Dude, komplett in Make-up, du erkennst ihn eh gar nicht. Und also das war eben auch so ein Film mit einem großen Budget, der einfach gesagt hat, ja fuck it, wir machen das jetzt einfach. Ja. So, kommt vielleicht nicht bei allen an, aber so oft kriegt man die Chance nicht mit so viel Geld sowas zu machen. Ja. Und die haben es einfach gemacht. Das fand ich halt auch einfach geil dran. Ja. Cloud Atlas. Dachte ich nicht, dass der erwähnt wird heute. Ich dachte nicht, dass Spider-Man heute erwähnt wird, aber ich meine. Spider-Man Into the Spider-Verse. Also guckt euch den anderen, wisst ihr warum. Also ich habe jetzt auch nicht mehr viele Jahre übrig. Ich habe hier noch 2013 haben wir sicher noch nicht gehabt. 2019 natürlich nicht. Ich habe noch zwei. Ich glaube, das war's. Ja, genau. Das würde passen. 2017 fehlt auch noch. Und ich habe jetzt auch keine 9 Jahre. Stimmt, 2017 fehlt auch. Du hast keine 9 Jahre mehr, dann? Nee, ich habe nur noch 2016 und 2014. Dann nennen wir irgendwas. Kannst du einfach. Du hast jetzt Platz 3 gerade gemacht, oder was? Genau, jetzt habe ich noch 2 und Nummer 1. Ich habe dann, wieso haben wieder noch 3 Filme übrig? Ich habe sogar noch 4, aber ja. Okay. Dann mach du mal einen. Ja, 2010 fehlt mir auch noch, aber passt. Ja, dann mach du mal deinen. Ich glaube, Tobi hat genug Filme noch aufgeschrieben. Ja, aber er hat ja nur, ich soll ja nur eine 10 nennen eigentlich. Ach so, okay. Primär geht es ja darum, dass wir 10 besprechen. Also, kann ich wahrscheinlich auch kurz machen, dann fange ich jetzt mit 2010 an. Social Network, das, ich meine. Warum ist denn dieser Film so beliebt? Bei mir ist der null hängen geblieben. Ich weiß nicht, ich habe mir den einmal angeguckt und dann war es vorbei. Nee, ist optisch, es ist ein David Fincher-Film. Ich habe den, glaube ich, auch nur ein, vielleicht zweimal gesehen. Aber er ist einfach zu relevant irgendwie. So, also das ist, das, was der Steve Jobs-Film gerne wäre, das ist der halt. Und der Steve Jobs-Film ist nett und dann, das war's. Aber der Film, der, ich weiß nicht, und der ist halt extrem gut gemacht einfach. Ja, schon, also David Fincher ist gemacht. Aber ich hab mir jetzt so ein paar Top-Listen angeguckt zur Vorbereitung hier. Und da war auch das Social Network einfach auf Platz 1. Und ich denke mir so, what? Warum? Ich glaube, wegen der Relevanz, wie du sagst. Einfach, weil es halt natürlich eine Person und eine Thematik und ja, eine Firma ist, die halt eine riesen Relevanz hatte, jetzt vielleicht langsam so rein für uns vielleicht in den Hintergrund tritt, weil Facebook im Grunde tot ist. Da ist gar nichts tot. Der Typ ist jedes Quartal mit Donald Trump zusammen und dann klingeln sie da über amerikanische Nicht im Sinne von seinem Einfluss, weil er kauft einfach andere Sachen. Aber Facebook, die Plattform selbst, hat natürlich heute nicht mehr so die Relevanz. Also würde ich aber jetzt sagen. Aber die Person, über die dies fast natürlich ein Biopic absolut, ja. ist, hat natürlich ja. immer noch eine Relevanz. Nee, der kauft ja einfach andere relevante Plattformen. Ist ja völlig egal dann auch, auf welcher Plattform das und abläuft, was er getan hat. Auch die Schauspieler, ne? Wenn du dir das, weißt, was, ich weiß nicht, der hat bestimmt noch irgendwie, er sagt mir jetzt gleich irgendeinen anderen Film, in dem er auch eine ernsthafte Rolle, also nachher war auf jeden Fall noch irgendwas. Jesse Eisenberg oder was? Ja. Hört ein Hauptzeug. Also ich habe jetzt erstmal Best of Batman Podcast. Batman wie Superman. Aber halt. Oh mein Gott, ja. Oh, es ist übel einfach. Ich hätte es nie vergessen, diese Szene, wo er diesen Typen das Gummibärchen oder was das ist in den Mund schiebt. Das ja, aber ist so, Alter, was zum Teufel sehe ich hier eigentlich gerade? Warum? Also, das ist, ja, egal. Aber wir wissen jetzt nicht über Batman. Aber das ist, da merkt man erst, wie verrückt der Typ eigentlich ist. Und die Leute hören ihn halt zu, weil er Kohle hat. Keine Ahnung. So. Aber der macht halt sonst einen Haufen Filme, die man, wo man, das ist der Film seines Lebens. Das ist halt eher, ne? Also das ist die Rolle, ja. Ja, das ist, was ihn bisher, also irgendeinen anderen hatte ich noch. Nee, Jesse Eisenberg ist schon auch spätestens Zombie seit dem eigentlich. Film, aber ich glaube, er war das schon, er hat auch vorher schon ein paar Sachen gemacht. Ja, aber er ist prädestiniert halt, für den Awkward White Guy. Absolut. Wenn du halt sonst 30 Minuten oder weniger oder Zombieland oder keine Ahnung, ja, der machst. Der ist so ein bisschen die ernsthaftere Variante von Michael Cera, finde ich. Ja, genau. Ne? Das ist wirklich, die können auch mal Brüder oder Zwillinge oder sowas spielen. So, der wirkt einfach wie der ältere Bruder von Michael Cera. Aber nicht hier. Sondern da ist er grandios besetzt. Und das passt einfach alle. Also er wäre auch nicht unter meinen Top 10, aber ich verstehe absolut, warum er das ist. Weil er ist, also klar, der Film ist technisch super gut gemacht. Vor allem, wenn man schon bedenkt, dass es ja, also klar ist immer streitbar, wie viel davon real ist und viele Leute, die dort dargestellt werden, bestreiten alles und sagen, okay, das ist, ich wünschte, mein Leben wäre so spannend gewesen, glaube ich, hat der Typ von Napster gesagt, der im Film von Justin Timberlake gespielt wird. Justin Timberlake. Genau, der hat immer gesagt, das ist völliger Schwachsinn, das ist, also so ein Rock'n'Roll-Leben hatte ich gar nicht, wie der Film das darstellt. Aber selbst dann, unabhängig davon, macht der Film eine Thematik spannend und interessant, die auf dem Papier nicht so interessant sein müsste, weil es geht ja hauptsächlich nur um, wer verklagt hier wen und wer wird wann aus welcher Firma gebuhlt vielleicht. Und das muss nicht unbedingt spannend sein. Und er kriegt es wirklich gut hin und der Film sieht halt optisch toll aus. Und ja eben, also die Schauspieler sind halt auch einfach wirklich gut. Also auch eine Rooney Mara, die einfach so am Anfang, ich habe das völlig vergessen, als ich den da nochmal gesehen habe, dass das seine Freundin am Anfang ist, die Rooney Mara spielt die. Und da war halt auch noch, also zu mir noch gar kein Begriff damals und also David Fincher-Filme, ich finde auch nicht, dass jeder von, also ich bin auch jemand, der Zodiac nicht so mag, aber man kann nicht bestreiten, dass diese Filme unfassbar gut gemacht sind, technisch. Also. Nein, das bestreite ich jetzt auch nicht. Aber ich finde, das Social Network, das hat so einen Hype um sich, wie Inception? Nee, wie gleiches Jahr übrigens? Wie heißt der Erfolg, wie der beliebteste Film auf IMDb? Die Verurteilten. Die Verurteilten, ja, verstehe. Das ist halt, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Also das sind gute Filme, auf jeden Fall, aber ich verstehe den großen Hype darum jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, weil es halt so viel bessere Filme noch gibt, die halt das alles noch ein bisschen mehr pushen. Mhm. Also was mir bei Social Network irgendwie das Einzige noch in Erinnerung bleibt, ist so diese Szene, wo Andrew Garfield dann hier Jesse Eisenberg zur Sau macht. Naja, wo er den Laptop so schmeißt und so. Genau. Was er, glaube ich, irgendwie 37 Mal machen musste, weil er den Laptop nie perfekt geworfen hat. Und David Fincher hat ihn 37 Laptops zerschmeißen lassen. Also vielleicht waren es nicht 37, aber so 20 oder so. Also war völlig gestört. Ja, das war so, also die Szene, die auch der Soundtrack und so, also das war schon gut. Was ich aber, ganz random Kritik an dem Film, was mich mega irritiert heute, und ich fand schon, dass es damals nicht funktioniert hat, es gibt eine Szene, wo sie draußen stehen, irgendwo in Harvard mal, und es soll kalt sein, und die Leute, die Schauspieler kriegen digital so ihren Atem hingesetzt, und es wurde, glaube ich, von manchen Leuten gelobt, ich finde, es sieht so übel aus und das wird so viel schlimmer noch in ein paar Jahren aussehen. Ich fand es damals schon nicht überzeugend und ich habe auch nicht verstanden, warum, weil so, keine Ahnung, dann geh irgendwo hin, wo es kalt ist und bau dahinter im Hintergrund eine Kulisse auf. Was soll denn das, dass man da digital Atem hinzufügen muss? Und ja, also ist nun ein winzig kleines Ding in diesem Film, aber das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, das fand ich super irritierend. Ich hätte auch noch einen random Fact zu Eisatem. Ja. Animationen und so. die Szene in Fight Club, wo er sein Spirit Animal sieht, den Pinguin, da ist er auch in dieser Höhle und hat diesen Eisatem. Ja. Das ist der gleiche, den Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in Titanic haben. Das ist so ein Stock. Die gleiche Firma hat den Eisatem gemacht. Das ist wirklich ein random zu Eisatem. Oder kalten Atem, keine Ahnung. Dampfatem. Das muss eigentlich warme Luft sein, deswegen sieht man sie ja dann. Ja, egal. Aber ich weiß, was du meinst. In kalte Eis, ja, egal. Okay, das heißt, du hast jetzt aber immer noch drei Filme übrig, oder? Ich habe noch 3 Jahre, wo ich nichts angekreuzt habe. Ja, dann musst du noch einen nennen. 19, 13 und 17. Können wir noch nicht drüber geredet haben. 19 haben wir auf jeden Fall. 13, ja genau, mach mal 13. Django Unchained. Echt? Okay. Es gab viele Tarantinos. Ja. Viele. Es gab ein paar Tarantinos. Und ich mag im Nachhinein Hateful Eight, aber ja, der ist besser. Würde ich auch sagen, dass es der stärkste Tarantino jetzt in dem Jahrzehnt war. Also ich habe Django Unchained auch tatsächlich am rundesten empfunden. Vielleicht sogar der stärkste Tarantino überhaupt? Nee, das, für mich ist Pulp Fiction tatsächlich unschlagbar. Ich weiß, es ist eine Basic gut, Antwort. Aber ist halt alt inzwischen. Kill Bill? Nee, Kill Bill ist nicht besser. Ich würde auch sagen, dass ich Kill Bill mehr als Django mag. Ja. Also echt? Pulp Fiction ist immer noch ganz oben, ja, aber es ist also Kill Bill. Ich setze mich jetzt nicht hin. Aber welche Relevanz hat so ein Kill Bill? Welche Relevanz hat so ein Pulp Fiction? Aber Django hat eine richtige Relevanz. So der, das ist ein Film, der erzählt was, der ist. Ja, aber weil er um einen Sklaven geht. Nee, ich mochte Django anscheinend gar nicht. Echt? Du mochtest den nicht? Null. Den fand ich wirklich, weil ich hatte so auch so einen Moment, wo ich Tarantino gar nicht mehr so gut fand, weil ich hatte mal so eine künstliche Regel, dass wenn ein Regisseur dreimal hintereinander einen Kackfilm macht, dann ist er für mich nicht mehr so ein Garantie, dass ich reingehe. Dann fange ich an, das zu hinterfragen. Und Tarantino hatte zwei Filme hintereinander, die ich nicht so gefeiert habe. Death Proof und dann kam Inglourious Basterds. Und ich dachte mir so, also irgendwie, was ist mit dem gerade los? So, der wandert mir gerade ab und wird gerade für mich nicht mehr so ein sicherer Hit. Und dann kam Django und dachte mir, okay, gut, er ist wieder zurück, er kriegt es noch hin. Ich weiß, die meisten feiern den Lost Bastards. Der erste nicht mit Leonardo DiCaprio, oder? Ja, ja, stimmt. Und vor allem, allein schon, dass DiCaprio einen Bösewicht spielt. Ich fand das so geil in dem Film. Der war der beste Teil von dem Ganzen. Aber ich finde, Christoph Waltz spielt die gleiche Rolle wie in Lost Bastards. Naja, also eigentlich genau. Kann er ja nicht sein. Also ich meine. Ja, ja, also komm, er spielt. Einmal ist ein Antagonist und einmal nicht. Also ja, muss das ja anders sein. Nee, also die gleichen Vibes strahlt er aus. Also ich weiß nicht. Ich fand aber das tut er immer. Ich fand den Film einfach zu plakativ, keine Ahnung. Natürlich ist es ein komischer Kritikpunkt, wenn man einen Tarantino-Film guckt. Aber nee, also komm, dann lässt du irgendwie du machst einen Film über einen Sklaven und dann reitet er irgendwie cool und dann lässt du irgendwie so ganz billigen Hip-Hop drüber laufen. Das fand ich. Das war wirklich mega weird. Ja, aber können wir uns dann aufs Jahrzehnt einigen? Ich meine, das war sonst noch dieser Hollywood-Film letztes Jahr. Hateful Eight. Hateful Eight und das war's, oder? Ich glaube, ja. Ich find, der hat seinen Flow verloren. Tarantino hat seinen Flow verloren. Die Bild möchte ihre Schlagzeile zurück. Kontroverses Take vom Arthouse, Tobi. Ja, nee, also keine Ahnung. Ja, nee. Tarantino war besser, als er noch Tarantino war. Damals. Also mein Lieblingsfilm ist ja Death Proof. Was? Nee, noch besser wäre die Antwort so, nee, mein Lieblingsteil, Film von ihm ist nur den einen Teil, den er in Four Rooms gedreht hat, nur dieses eine Viertel von dem Film oder so. Nur da hat er sich künstlerisch richtig ausdrücken können. Ohne Scheiß, das war aber wirklich der beste Teil in Four Rooms, mit dem kleinen Finger. Ja, in dem Film schon, in dem Film war es der beste Teil. Wo es aufgebaut wird, dass ihm den kleinen Finger abpacken und dann und der Film saust. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht genannt hätte, dann wäre Tarantino nicht vorgekommen. Doch, also ich hätte den auch genommen, aber jetzt kann ich nicht was anderes nehmen. Ja, okay, passt. Echt? 2013? Gut, ich hab gar nicht also du hast jetzt nur noch 2, ne? Und jetzt hast du noch 3 und ich habe auch noch 3. Nee, ich habe noch 2 Jahre jetzt. Also du hast noch 2 Jahre und dann muss ich mein 2013, glaube ich, auch noch abklären und dann haben wir alle nur noch 2 Filme, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ich hätte da auch Django Unchained eigentlich stehen. Jetzt kann ich was anderes nehmen. Ich habe da einen Haufen Sachen, die mir echt gut gefallen haben, aber dann nehme ich The Place Beyond the Pines. Den, ich weiß nicht, der war, wer. Der war aber irgendwann echt langweilig. Ja, ein zweites Mal sehen würde ich den auch nicht wollen. Nee, ich fand den, also, ich weiß nicht, der hat mich irgendwie am Ende irgendwie total bewegt. Ich fand den irgendwie, also ja, rein von der Story und so ist er relativ jetzt nicht außergewöhnlich oder so. Aber, also erstens mal traut sich der Film für mich Dinge, die man nicht machen würde. Bis dahin war geil. Das war für mich halt so, okay, krass. Cool, aber dann geht der Film halt noch 2 Stunden weiter. Ja, aber der Film ist halt für mich auch, also das Problem ist auch, dass der, glaube ich, auch eher so ein bisschen als Action vermarktet wird. Also nicht richtig als Action, aber schon so, es geht halt um einen Bankräuber und um einen Polizisten. Und irgendwie, die clashen logischerweise irgendwann miteinander, weil sie halt im selben Areal ihrer Tätigkeit nachgehen. Und das ist eine schöne Beschreibung. Es könnte ja auch irgendwo ein Polizist sein, aber es ist halt eben, er ist Polizist in der Gegend, wo der andere Bankräuber ist und dementsprechend haben die miteinander zu tun. Aber letzten Endes geht der Film dann gar nicht um Bankräuber und um irgendwie Action oder sowas, sondern am Ende geht es halt um ja, Generationen, um Schuld und um Sühne und so Zeug. Und also Blue Valentine war auch ein Film, den ich nämlich in einer engeren Auswahl hatte. Blue Valentine war in dem Jahr? Ja, Blue eben. Der war auch in 2011 war der. Und ich glaube, der Regisseur ist Derek Cifras oder ich weiß nicht, der Nachname ist super übel, ich kann den nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist von dem eben auch Place Beyond the Pines und ich finde, der macht oft Filme, also erstmal macht er oft Filme mit Ryan Gosling, wie wir merken. Und der macht oft so Filme, die halt wirklich so um nicht so die plakativsten menschlichen Emotionen vielleicht gehen. So, also Blue Valentine ist auch eine kaputte Love Story. Aber am Ende geht es nicht nur darum, dass irgendwer gemein zu irgendwem war, sondern so um so vertane Chancen. Und Place Beyond the Pines geht ja auch irgendwie darum, so um diese Momente, wo man sein Leben vielleicht nochmal hätte ordnen können und was anders hätte machen müssen. Und vielleicht, manche Sachen kann man richtig stellen im Nachhinein und manche nicht. Und ich finde, der Film greift es sehr, sehr schön irgendwie auf, irgendwie sehr, ja, so nicht so plakativ. So, er überlässt es dem Zuschauer, das so zu interpretieren oder so wahrzunehmen, indem er am Ende nicht irgendwie klare Protagonisten oder Antagonisten überhaupt hat, sondern es ist so, eben, der geht ja auch über 20, 30 Jahre spielt der Film ja, glaube ich. Über 20 muss er eigentlich spielen. Ja, ich will auch gar nicht so viel erzählen, weil ich glaube, es interessanter ist, den Film einfach so zu sehen, aber sich zumindest darauf einzustellen, dass das ein Film von Atmosphäre eher ist, als von konkretem Plot und von starken schauspielerischen Momenten oder so, sondern es ist eher so ein Feeling, was der Film, finde ich, unglaublich stark vermittelt von Schuld oder von vertaner Chance und so. Also ich kann mich noch an den einen Moment erinnern und dann weiß ich gar nicht mehr, was der Film eigentlich ging. Ja. Das ist, also entweder weil es so lange ist, dass ich den Film gesehen habe oder weil es mir dann einfach wurscht war. Nee, ich kann es auch verstehen, wenn den jetzt nicht jeder Fall. Also ich hätte ja auch Django genannt, aber wenn ich den nicht nennen muss, weil er genannt wurde, dann würde ich, glaube ich, den sagen. Das wäre so mein Arzi-Pick, um dir mal wenigstens ein bisschen Konkurrenz zu machen in deinem. Freu dich auf meinen Platz. Weil du kriegst gleich eine Baskenmütze aufgesetzt. Ich habe am liebsten eine französische Chance aus. Ja, okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt alle noch 2 Filme. Dann ist auf jeden Fall jetzt jemand anders dran. Soll ich dann meinen Platz 2 machen? Ja. Ja. Also mein Platz 2 ist Toni Erdmann. Ja, da hatten wir schon mal einen Podcast, glaube ich. Ja. Mit dem gleichen Setup. Mein Film des Jahres ist Toni Erdmann. Und dann so alle schweigen. Okay, cool. Toni Erdmann. Du bist witzigerweise nicht der Einzige. Ich habe mich ja auch mit genau solchen Listen, du darfst gleich sagen, vorbereitet. Und du bist absolut nicht der Einzige. In internationalen Listen ist der manchmal für das Jahr mit drin. Weil der grandios ist. Aber okay, bitte. Das ist ein 3-Stunden-Film, der absolut kein Recht hat zu funktionieren. Aus irgendeinem Grund. Der Satz fällt erstaunlich oft bei dir dieses Jahr. Er hat kein Recht, so gut zu sein. Ja, weil das sind dann immer die geilsten Filme. Der Film hat sich was getraut. Also ich meine, legendär ist die Ostereier-Szene. Legendär ist die Nackt-Dinner-Szene. Also ich dann wirklich willst du kurz erklären, worum es nur grundsätzlich in dem Film geht, falls Leute nicht wissen, was Toni Erdmann wirklich ist? Entschuldigung. Also ich zum Beispiel, weil ich bin eingeschlafen, deswegen weiß ich nicht. Ich habe ihn 3-mal im Scharfrichter gehabt und ich bin immer wieder an unterschiedlichen Punkten, habe ich den Saal verlassen. Ja. Also ich pack's jetzt nicht mehr. Ich weißt du, du machst hier irgendwie einen Film-Podcast oder so, aber keine Ahnung von irgendwas haben. Okay. Ich krieg jetzt demnächst Konkurrenz. Jetzt kommt in den nächsten das Tobi Affaire. Le Tobi Affaire. Wir reden nur über Arthouse Cinema. ja, auf jeden Fall, Toni Erdmann geht um eine, die in Bukarest, glaube ich. Ich glaube, das ist wurscht, ist einfach nur, ich glaube. In irgendeinem osteuropäischen Land auf jeden Fall ist sie in irgendeiner Counseling-Firma, beziehungsweise eine Firma, die quasi für andere Firmen Leute ausstellt. Und sie hat irgendwie so den Kontakt zu ihrem Vater verloren. Der Vater ist so ein Alt-68er, der halt eine Kunstfigur hat, wo er sich dann eine Perücke aufsetzt und ein Gebiss legt und die heißt Toni Erdmann und er besucht sie überraschend nach dem Tod seines Hundes, glaube ich. Und bringt so ein bisschen ihr Leben durcheinander. Das hört sich jetzt erstmal kacke an. Und der Film geht auch gar nicht um das, aber es geht wirklich einfach nur um die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater. Und der Film ist unverschämt witzig an Stellen. Manchmal, manche Sachen, die einfach gar nicht witzig sind, werden einfach witzig, weil man so eine innere Anspannung hat. Der Film baut es einfach so auf. Und dann also diese Schluss, also relativ Endszene mit diesem Nacktdinner, es ist einfach nur befreiend, plötzlich zu lachen, weil, weiß ich nicht. Also der Film, der hat in mir Emotionen geweckt, die hatte ich vorher noch nie. Das war wirklich völlig verrückt. Bist du, glaube ich, nicht der Einzige? Die Leute kamen danach zu mir und haben sich bedankt und weil ja. Das ja so lustig ist. Ja. Krass. Ich muss mir erstmal den Schlaf aus den Augen holen. Ich bin auch nicht immer mit dir einer Meinung, gerade bei so Atlas-Sachen, aber ich muss auch sagen, ich habe den Film, der hat mich bis heute nicht. Aber hast du ihn denn jetzt mal ganz gesehen? Nee, also ich gebe zu, dass ich natürlich immer noch viel mir teile, weil ich ihn halt 3 oder 4 Mal im Scharfrichter hatte und immer wieder an unterschiedlichen Stellen gesagt habe, ich gebe es jetzt auf. Ich bin auch einmal wirklich eingeschlafen und ich bin halt jemand, der auch mal im Schlaf schnarcht und das war mir dann super unangenehm, weil was, wenn ich jetzt gerade schnarche da hinten sitze? Also bin ich dann auch manchmal einfach rausgegangen, bevor ich zu müde wurde. Es fehlen mir immer wieder Stellen zwischendurch, absolut. Es dauert, was, 3 Stunden dauert oder noch mehr? 3 Stunden, ja. Und nee, also ich habe auch teilweise Stellen miterlebt, wo die Leute dann gelacht haben. Und ich saß daneben und dachte mir so, bin ich der humorloseste Mensch aller Zeiten gerade? Oder was ist das, dass ich das überhaupt nicht witzig finde? So. Weil du dich nicht drauf eingelassen hast. Und das, also man muss sich auf diesen Film einlassen. Aber der Film fängt ja schon damit an. Ganz am Anfang, als dieser Postbote kommt. Und dann kommt er mit seinem auch nicht witzig sein. Aber die Leute lachen. Und ich sitze daneben und denke, was ist daran gerade witzig? Der hat nur ein Gebiss im Mund. Ja, eben. Das ist ein Humor von den 40ern oder so. Ja, genau. Ja, und das soll auch unangenehm sein. Man soll merken, was das eigentlich für ein Trottel ist. Obwohl er es gar nicht böse meint. Und der Film ist voll mit so Szenen, die wie zum Beispiel die Ostereier-Szene, als sie dann dieses, was ist es denn, Beyoncé, Mariah Carey Lied singt, was sie eigentlich gar nicht machen will, aber sie singt es halt und dann wirkt es auf einmal absolut bedrückend, weil sie halt alles gibt, so ihre ganzen Emotionen ihrem Vater quasi in diesem Lied ausdrückt und der Vater checkt es nicht mal. Ich finde, sie ist auch eine tolle Schauspielerin, ich habe den Namen jetzt leider gerade vergessen. Sie ist auch gut in dem Film. Ich finde auch nicht, dass er. Sandra Hüller, oder? Sandra Hüller, genau. Die teilweise jetzt auch wirklich in so die 100 besten Schauspieler des Jahrzehnts ist, die auch ganz weit oben wegen dieser einen Rolle. Also wirklich internationale Rankings. Weil du auch meintest, der Film ist so weit oben. Was sie in Eclair mit Sperma gegessen hat. Ich finde es vielleicht auch einfach befreiend oder angenehm, manchmal für mich selbst, dass ich scheinbar noch nicht zu sehr in die Arthouse-Richtung abgedriftet bin, dass es immer noch Filme gibt zwischendurch, wo ich sitze und denke, nee, sorry. Da, ich komme nicht mit. Ich kann mir eigentlich gar kein Urteil erlauben, weil ich bin halt wirklich in der Postbotenszene, glaube ich, eingeschlafen. Das ist die ersten 5 Minuten. Ihr müsst dem Film eine Chance geben. Toni Erdmann. Nee, ich sag ja, ich habe ihm keine Chance. Ich sehe schon das Triple-Feature jetzt. Ich kann mir gar kein Urteil. Nee, nee. Wir machen ist mir auch zu lang. Einen Natalie Portman-Abend und einen. Nicht einen 3-Stunden-Film mit anderen Filmen kombinieren. Halt so, ich glaube, das war auch das Problem für mich, dass ich einfach nicht das Gefühl hatte, dass er die Länge verdient. Und ich glaube, das finde ich eben schon. Ja. Nee, das ist, glaube ich, der Make-it-and-break-it-Point. Also entweder hat man das Gefühl, dass diese 3 Stunden nötig sind, um diese Atmosphäre, dieses Feeling vollkommen zu entfalten. Oder man spürt es nicht. Und ich habe es einfach nicht gespürt. Für mich war es die ganze Zeit so, wann ist das endlich vorbei? So. Ja, weil du wahrscheinlich in der Arbeit warst und heim wolltest. Das ja, ich hatte einfach vorher einen anderen Film. Ich habe im Scharfrichter ganz oft oder Filme gesehen, die ich ganz toll fand dann auch im Scharfrichter. Der hat mich einfach überhaupt nicht gecatcht. Und oft war es, glaube ich, der einzige Film, weil der so lang war, habe ich manchmal auch nur den Film gehabt. Ich glaube, ich hatte da 2 andere vorher. Oh ja, gut, dann ist es vorbei. Ich war wirklich komplett durch. Also mein Urteil ist an der Stelle wirklich. Also ich hatte den Film 3-mal und ich hatte tatsächlich 3-mal ein unterschiedliches Publikum. Das fand ich sehr faszinierend. So beim ersten Mal war das Publikum voll dabei. Die hatten richtig Bock auf den Film und sind dann auch abgekackt. am Ende halt dann. Und es war richtig geil, da drin zu sitzen. Und es hat voll Spaß gemacht. Beim zweiten Mal war irgendwie so eine Hälfte, die irgendwie gar keinen Bock auf den Film hatte. Und so eine Hälfte, die halt irgendwie so halb Bock auf den Film hatte. Und beim dritten Mal war einfach das ganze Publikum hat diesen Film nicht gecheckt oder hat sich nicht drauf eingelassen und fand den, also du hast richtig gemerkt, so die Energie in dem Raum ist, wann ist dieser Film jetzt endlich zu Ende? Mhm. Und ich war der einzige Depp, der hinten saß und immer noch gelacht hat. Ja, das hatte ich aber auch schon bei Filmen im Scharfrichter, dass man einfach der Einzige ist, der lacht. Also 3 Billboards hatte ich das manchmal, dass ich mich weggeschmissen habe und der ganze Saal war still. Hat er dir jetzt einen Platz 1 gegeben? Der übrigens auch knapp an meiner Liste vorbei. Ja. Rebirths. Okay, das heißt, jetzt fehlen noch zwei. Du hast nur noch einen. Ich habe nur noch einen. Jetzt ein bisschen also 2017 habe ich jetzt hier noch ein Jahr, das wir gar nicht besprochen haben. Ja, Toni Erdmann war übrigens 2016. Da ich auch eben diese Variationen in meiner Liste wahren wollte, weil ich wollte tatsächlich vermeiden, Regisseure doppelt zu nehmen. Und deswegen nehme ich bei 2017 Get Out. Ich mochte Get Out sehr, sehr gerne. Hm. Ich weiß, dieser Film wurde extrem krass gehypt. Ich finde auch, dass er diesem Hype einfach nicht. Welcher Film wird dem Hype schon gerecht? Das ist ein bisschen wie mit Grand Budapest Hotel gewesen. Get Out wurde dann total extrem hochgelobt und hey, und der muss alle Oscars kriegen und so. Und diese Erwartung hält eh fast gar nichts stand, weil natürlich ist er nicht der beste Film aller Zeiten oder sowas. Aber ich fand ihm auch wieder sowas, es war einfach an manchen Stellen, war die Inspiration zwar auch klar, er ist auch sehr klar von klassischen Horrorfilmen inspiriert, aber er stellt coole, relevante Fragen in den Vordergrund und Themen. Ist aber auch einfach nur unterhaltsam. Man muss sich nicht mit dem Subtext des Rassismus unbedingt beschäftigen, ohne um den Film zu unterhaltsam zu finden. Kann man trotzdem. Aber ich fand ihn einfach super rund. Also ich hätte auch andere Filme in diesem Jahr nehmen können. Aber Get Out hat für mich halt wieder eine andere Möglichkeit, Varianz des Kinos gezeigt, was man auch machen kann. Und der war ja dann auch sehr erfolgreich. Und bis heute wundert es mich ein bisschen, weil als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, okay, der ist sehr, sehr weird an manchen Stellen und entscheidet sich auch konsequent immer wieder für sehr sonderbare Story-Wendungen. Und ja, aber ich fand ihn einfach, es war einfach ein guter Film. Also braucht da, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen, weil habe ich leider im Kino auch nicht gesehen. Habe ich damals so nicht hingekriegt und habe dann erst im Nachhinein geguckt. Wir haben, glaube ich, zusammen gesehen, genau. Vor den Oscars, glaube ich, dann direkt. Ja, und genau, stimmt, vor den Oscars extra haben wir das noch hingekriegen. Und ja, der hat, für mich hat er dem Hype halt insofern standgehalten, weil der einfach brutal unterhaltsam war. Also wirklich, wirklich witzig auch an manchen Stellen. Aber auch ein Film, wo du dann irgendwie beim dritten Mal noch Sachen findest und interpretieren kannst und tolle schauspielerische Leistung auch. Ja, einfach rundum gut einfach. Ich bin nicht so warm geworden mit dem Film. Ja. Ich weiß auch nicht, weil er wahrscheinlich überhyped war. Kann schon sein. Ich dachte mir so, boah, was kommt da jetzt für ein Film? Habe ich den ewig auch nicht gesehen und dann habe ich ihn geguckt. Und dann, ja, also ich verstehe die Punkte, warum der gut ist. Aber dieser Mega-Hype, das ist, bleibt mir immer ein bisschen verschlossen, wenn irgendwie ein Film so mega umhyped ist. Und dann ich glaube, ich fand es erfrischend, weil ich auch dachte durch diesen Hype, oh, jetzt ist das so was ganz Verkünsteltes, typisch Oscar halt. Und dann habe ich mir gedacht, ah nee, das ist schon ein Popcorn-Film. Aber er ist halt einfach, er macht halt so viel richtig. Und das fand ich, glaube ich, auch das Positive daran, dass er nicht pseudo-intellektuell werden muss oder so. Aber er wurde schon als Horrorfilm vermarktet, ja, oder? Ja, hat ja auch. Und also er ist ja nicht so super gruselig, finde ich. Also er ist ja eher, unangenehm ist er ja eher. Sehr eher ein Film, der mit diesem bisschen, was vielleicht Toni Erdmann ja auch mit diesem Cringe macht und dieses unangenehme Situationen für den Zuschauer auch schaffen. Und das macht der Film natürlich auch ganz, ganz oft. Also, dass er gar nicht direkt gruselig ist, sondern nur unangenehm. Das war, glaube ich, das Ding, weil ich halt auch dachte, dass es eher ein Horrorfilm ist. Aber es ist halt eine Satire. Ja, genau. Es ist ganz, ganz große Strecken lang einfach nur eine Satire, ja. Und da bin ich, glaube ich, nicht so warm geworden, weil ich mich halt auf was ganz was anderes eingestellt habe. Und weiß nicht. Also bei mir war das die Rettung. Ich habe mich auf einen Horrorfilm eingestellt und dachte, oh Gott. Und dann war er halt lustig und gut. Also bei mir steht er tatsächlich auch ganz oben. Okay. Auf Platz 2 steht Ghost in the Shell. Und auf Platz 3 steht Mother. Über den sollten wir gar nicht reden, glaube ich, wenn ich das... Warum nicht? Also erstmal Ghost in the Shell, what? Echt? Ja. Geil. Ja, weil er Sci-Fi-Tobi ist. Genau. Also das Remake mit Scarlett Johansson. Ja, das ist genau das, was ich vorher erwähnt habe, dass die Kritik, die sie bekommen hat, dass sie asiatisch war für den Film. Cool. Nee, finde ich geil, dass du den auf der Liste hast. Ich habe den, also, das ist eine ganz schwierige Situation für mich, weil an sich, der kann auch mit den anderen Sci-Fi-Filmen, finde ich, gar nicht, also mit einem Ex Machina kann er oder hier Cloud Atlas, das ist es alles nicht. Aber ich musste mir 20 Jahre lang anhören, dass ich mir diese blöde Zeichentrickserie angucken soll. Ich habe mir dann vorher die Zeichentrickserie angeguckt. Und sie war gar nicht so schlecht, aber es gibt nur einen Zeichentrickfilm. So bad. Es gibt nur einen Zeichentrickfilm, der gut war, aber den kriege ich leider jetzt auch nicht mehr. Aber was Spider-Man Into the Spider-Verse. Richtig, ja. das hat mich dann wenigstens mit dem Franchise, vielleicht, wenn man das so sagen möchte, dann irgendwie versöhnlich gestimmt. Und von daher hat das. Aber ich glaube, das ist auch im Podcast damals schon. Echt? Das ist. Ich glaube, da war der auch schon dabei. Ich habe bei mir einen Podcast dazu gemacht damals. Das Problem war halt, dass ich halt natürlich die Vorbelastung habe, dass ich alle Filme und tatsächlich auch die Serie, die es dazu gibt, gesehen habe. Der zweite Film war ja mega bescheuert, oder? Ich fand den geil. Wir haben nicht die Serie geguckt, sondern den Film. Wir haben den Film geguckt, deswegen habe ich die ganze Zeit... Der erste Film war geil, aber der zweite... Wir haben auch nur den ersten geguckt und der Film, dieser neue, dieser mit Scarlett Johansson, ist halt so ein Hybrid aus Serienelementen und Filmelementen. Also auch von der Story. Der verwebt beide Stories und das ist mein Problem hauptsächlich, dass eben nicht beides eine der Stories hätte schon gereicht und eine der Stories macht eine Aussage, die die andere nicht macht zum Beispiel. Und das beides war dann so ein komischer Frankenstein-Hybrid, der für mich nicht ganz funktioniert hat. Aber optisch war er halt mega geil, der Film. Also so diese Roboter-Geishas, die sie wirklich gebaut haben. Und so es sah halt einfach mega aus. Also. Die waren auch noch mega creepy. Ja. Ich habe beim Recherchieren habe ich noch einen, den das ist meine so eine Art Menschen, den hätte ich gerne gesehen, den habe ich aber nicht gesehen. Jetzt, vielleicht hat ihn einer von euch gesehen und kann sagen, nee, ist ganz doof, aber das Belko-Experiment. Nee, habe ich den auch nicht gesehen. Du hast den, glaube ich, gesehen, oder? Nee. Nicht? Also, du hättest den gesehen? Nee, aber der war in mehreren, also in zwei Listen drin. Ich glaube, auch Drehbuch, glaube ich, schon hier wieder James Gunn. Das war, glaube ich, der Aufhänger, warum der Film überhaupt gemacht wurde. Was geht's denn da? Es, glaube ich, geht um ein Büro und die Leute bringen sich alle um. Und das ist so ein bisschen total Funny geil. Games. Aber wenn die keiner gesehen hat, dann voll nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen sowas wie Battle Royale und Funny Games zusammengemischt, aber für Dumme. Oder so. Also so kam für mich der Film rüber, deswegen habe ich den gar nicht angeschaut. Okay, das erklärt vielleicht. Ich glaube, der hatte auch nur diesen Appeal, hey, er ist ab 18 und also gory und es wird krass. Und also, glaube ich. Ich dachte, die Arthouse-Tees kennen das. Nee, der war eigentlich gar nicht Arthouse, der war wirklich Mainstream. Aber apropos Arthouse, ich möchte über Mother reden. Ich glaube, man hat mir gesagt, über den Film darf man nicht reden und auch keinen Trailer vorher angucken. Ach so. Ja, du hast ihn doch gesehen. Ich schon, aber die Leute des Podcasts vielleicht nicht. Ich habe ja auch mal einen Podcast zu gemacht. Also ich meine, wenn man sich explizit den Podcast dazu anhört, dann sollte man vielleicht drüber reden. Aber ich dachte, wir reden nicht so viel über Ghost in the Shell, dann wäre es rechtfertigbar, aber so ist leider nicht recht. Okay, Entschuldigung. Schon voll. Dann werde ich meine Gedanken zum Mother wohl heute nicht los. Das heißt, du darfst aber, also von mir, darfst du gerne einen Satz noch einbauen. Nee. Okay. Soll man ja auch nicht. Möchte ich jetzt nicht mehr. Nee. Ja, jeder hat noch einen Film, ne? Ja. Also was bei uns da dann 2019 logischerweise ist, was ich ja jetzt auch spannend finde aus deiner Sicht, weil ich da ja gar nicht weiß, was du am meisten mochtest. Aber du wirst nicht überrascht werden, aber ja. Und ich möchte dann aber auch noch, dass ihr euren Top-Film des letzten Jahrzehnts sagt. Oh Gott, das ist wirklich. Ja, okay, dann Arthouse-Tobi, leg los. Muss ich jetzt meine Top 1 als Erste sagen? Also ich kann es auch machen. Ist nicht die Top 1, aber es könnte sein, dass es deine Top 1 ist, habe ich vorhin erfahren. Ja, okay. Weil mein Top-Film 2019 dazu. Deswegen war ich im letzten Jahr, im letzten Podcast ja nicht, weil ich habe ganz wenig Filme von 2019 gesehen. Aber mein Top-Film 2019 war Systemsprenger. Und das war nice, Tobi. Oh, was für ein Plot-Twist. Nice, geil. Meiner war es nämlich auch. Da treffen sich Sci-Fi und Artsy, treffen sich bei Systemsprenger auch jetzt gar nicht Sci-Fi. Systemsprenger war so krass, oder? Ich war einfach unglaublich überwältigt. Ich habe das vorher noch nie erlebt. Nee, noch nie. Und wenn mir jemand den Plot von dem Film erzählt, hätte ich gesagt, aber er ist auch technisch, hat er genau das Level, was er braucht, damit er halt wirklich auch überwältigen kann. Und also Der wirkt so echt einfach, ne? Ja. Ich habe vorher Florida Project gesehen, nicht so weit vorher. Und das war halt. Der ist zu viel. Thematisch mal vielleicht nahe dran, aber der hatte einfach nicht dieses Tempo, was Systemsprenger halt einfach da reinknallt und das richtig. Also. Man sitzt wirklich im Systemsprenger drin und man kriegt Gänsehaut und man ist erschüttert und man hofft. Ja. Aber man weiß ganz genau, dass man umsonst hofft, weil wie kann das gut ausgehen? Ja, es hätte schon ein paar Stellen geben können, aber eben. Ja, eben, aber der Film ist halt so echt und sagt halt, nee. Ja. So ist es nicht. So läuft es leider. Nee, ist kein Feel-Good-Movie, aber trotzdem gibt es Momente, an denen man sich auch gut fühlen kann darin. Aber also unterm Strich vielleicht dann doch eher, wenn man mal emotional Stabiles gucken. Ja. Ja, also mein Lieblingskünstler 2019, ich konnte mich ja im letzten Podcast eigentlich nicht entscheiden. Ich habe mich jetzt gezwungen, mich zu entscheiden. Und deswegen nehme ich, es ist keine hochkreative Antwort, es ist Parasite. Also, für 2019, oder? Ja, weil ich einfach fand, also es zeigt wieder eine andere Facette dieses Jahrzehnts. Eben, es ist ein südkoreanischer Film, ansonsten habe ich nichts in der Richtung da drin. Und es ist auch wieder ein Film, der unglaublich effektiv im Mischen von Genre war. Also er ist sowohl witzig als auch spannend, er ist nicht vorhersehbar. Er hat trotzdem eine ganz starke Message auch trotzdem und eine sehr klare Kritik auch gegenüber unserer Gesellschaft. Macht das aber nicht so plakativ wie ein Joker zum Beispiel, obwohl die teilweise thematisch ähnliche Sachen behandeln. Mhm. So die Reichen gegen die Armen und so. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer bereut, diesen Film zu sehen. Also klar ist es anders vom Sehverhalten vielleicht, weil es ist eben südkoreanischer Film und man merkt auch rein von der Gesellschaft und so, man merkt, dass das keine westliche Gesellschaft ist, aber das, glaube ich, sollte kein Hindernis sein. Und die Story, die er erzählt, ist für alle Menschen relevant. Also das ist aber knapp, ne, dass der überhaupt noch in die Dekade reingeht, wenn deutsches Release-Datum? Nee, der war bei uns, wann war denn der? Oktober? Lief schon Das ist jetzt schon ein paar Monate. Dann hast du den nicht im Kino gesehen, sondern jetzt im Oktober im Kino im Voll, als wäre das gestern erst gewesen. Aber okay. Ja, das ist noch nicht so lange her. Aber genau, weil ich mir beide Dreh relativ nah ineinander angeguckt habe und dachte mir, Mensch, das sind ja zwei Filme, die gegen das Establishment gehen. Ja, die liefen parallel liefen die. Also, vor allem Joker. Ja, oder? Also genau. Ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Also toll. Deswegen war er nicht im Podcast. Toll. Ja, genau, das war mein, jetzt hätte ich für jedes Kinojahr einen Film genannt und 10 Filme genannt. Und jetzt müssen wir natürlich deine Nummer 1 aus dem ganzen Jahrzehnt erstmal hören, was. Ja, aber ich finde, also ich sag die nur, wenn ihr auch eine habt. Ja, ich versuch's dann, aber. Du sagst die nur, sonst kriegt ihr die nicht zu hören. Und jetzt kommt nochmal. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ich fühle mich so ein bisschen, als müsste ich meine Hose jetzt runterlassen. Was ist der beste Film des Jahrzehnts? Der beste Film des Jahrzehnts ist tatsächlich ein bisschen artsy. Was? Wie unerwartet. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Aber es ist tatsächlich Xavier Dolan's von 2014 Mami. Doch, also ich habe ihn sicher gesehen und ich dachte, du auch im Scharfrichter. Vielleicht. Das war dieser Film, der war die ganze Zeit so im 1:1-Format. Und zweimal. Und jetzt, ja, das kann man schon sagen. Nee, das kann man nicht sagen, wann. Sonst erwartet man es. Ja, aber ich meine, okay, was willst du denn über den Film reden? Also ich meine. Ich möchte über den Film reden, wie emotional. Wie herzerwärmend, wie. Aber ihr müsst mir ein bisschen was zum Plot geben, weil sonst habe ich keine Ahnung. Um den hyperaktiven, aggressiven jungen Steve, der am Anfang aus einer Anstalt rausgeworfen wird, weil er den kleinen Kevin Julian mit einer Mikrowelle verbrannt hat. Und seine Mom muss jetzt quasi versuchen. Boah, ich habe zwei richtig gute Filme mit einem ähnlichen Plot, aber die sind es nicht. Okay. Also, wie man dreht sich der Film sehr viel darum, dass er natürlich einfach super schwer erziehbarer Jugendlicher ist. Und diese Mutter, die so versucht, irgendwie noch mit ihm klarzukommen und versucht, ihn irgendwie bei sich zu behalten, das spiegelt im Grunde Systemsprenger sehr stark an der Stelle. Ja. Nur, dass er halt deutlich älter schon ist, er ist 16, 17 oder sowas. Und es gibt eben diese Momente, wo das irgendwie gut funktioniert und wo die auch irgendwie auf einem guten Weg sind und dann geht es doch wieder schief an irgendwelchen Stellen und so. Und das ist so ein Auf und Ab. Und eben das ja, Format beeindruckend ist eben dieses 1:1. Es wirkt halt so beklemmend, weil der ganze Film quadratisch tatsächlich ist. Ich weiß noch, wie wir den damals im Podcast erwähnt haben. Das war der erste Podcast, den wir gemacht haben. Ja, und dann haben wir über die Ästhetik des Quadrats gesprochen und haben uns so sowas von artsy gefühlt. Das war schon richtig heftig da. Ja. Nee, aber dieser Film, ich weiß nicht, also ich habe den damals gesehen und der hat mich weggeblasen. Also es war, weiß ich nicht, die Figuren an sich sind eigentlich super unsympathisch. Also wirklich, also eine ehemalige Neureiche, von der der Mann gestorben ist und dann ist sie halt jetzt irgendwie arm und ihr Sohn ist irgendwie ein Arschloch zu allen anderen, aber der Film, der ist so nett zu seinen Charakteren, also was heißt nett, aber so, mir fehlt das Wort, das Richtige gerade, aber der baut die so auf und dann immer dieser Soundtrack, der aus 90er Jahren die dann irgendwie besteht. Wonderwall und so läuft. Wonderwall. Ja. Und eins der größten musikalischen Musikstücke läuft übrigens auch im Metropolis Kinosaal als Pausenmusik. Lied Nummer 6. Wer hat wohl die Pausenmusikliste erstellt, diese CD? Ich nicht. Ich habe sie erstellt, deswegen. Du hast sie gemacht? Das war ein shameless Plug für mich selbst, dass ich diese Musik damit reingenommen habe. auf jeden Fall Experience heißt das Stück. Und das ist wohl, also das Lied läuft zu einer der emotionalsten Szenen, die ich im letzten Jahrzehnt wahrscheinlich gesehen habe. Und jedes Mal, also manchmal. Ich dachte wirklich, dass du den auch gesehen haben müsstest, das war immer so viele Jahre. Nee, ich erinnere mich an den Podcast, dass ihr mir davon erzählt habt, aber ich habe den Film nicht gesehen. Oh, du musst ihn gucken. Also die Schauspieler, du kaufst den jede einzelne Sekunde ab. Und ja, also der Film, der beutet seine Charaktere nicht aus, sondern der ist sehr. Der erforscht sie halt. Und können wir halt zumindest sagen, man soll den Film nicht auf einem kleinen Bildschirm gucken. Also nicht auf einem. Je größer der Bildschirm, desto besser. Kommt schon besser rüber, ja. Also es war im Kino was ganz anderes, glaube ich, als wenn man das jetzt auf einem kleinen Fernseher band. Ich habe ihn damals ganz unvorbereitet auf dem Laptop gesehen. Echt? Aber hey, warst du da noch nicht im Schaffen? Da habe ich noch nicht im Kino gearbeitet. Ah, ja, ich habe den wirklich da gesehen. Hm. Und da hat er mich auch dann weggeblasen. Also, ja. Aber. Ja, je größer der Bildschirm, desto besser. Ja gut, also ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen sollen, Tobi, weil jetzt haben wir ja theoretisch deine Nummer 1 gehört, wir müssen ja jetzt nicht mehr abliefern. Eben, also keine Ahnung, Bock habt ihr jetzt? Also ich weiß es nicht, ich finde das schwierig, weil die Filme sind halt alle so unterschiedlich und ich will eigentlich nicht sagen, deine Nummer 1 ist sowieso Batman vs. Superman. Also das Lustige ist, ich tendiere gerade kurz da, ich bin kurz davor, Inception zu sagen, obwohl ihr den ja nicht so gefeiert habt, aber oder halt gesagt habt, okay, das ist jetzt nicht der beste Film, das überhaupt ist eines Jahres schon gewesen. Aber es ist halt, wenn ich an dieses Jahrzehnt zurückdenke und überlege, was hat dieses Jahrzehnt auch geprägt und was waren die Sachen, wo ich sage, okay, ich hätte auch gerne, dass es in die Richtung weitergeht, dann wäre Inception schon sehr weit oben. Und ich weiß, dass es nicht die kreativste Antwort ist und dass der Film auch nicht irgendwie provokant ist oder ich da 7 Tage drüber nachdenken muss, weil der Film komplett in sich geschlossen ist. Aber ich kann nicht anders als meinen Hut davor zu ziehen, wie man sowas so rund hinkriegen kann, obwohl man sich an nichts anlehnt und keine Vorlage hat und man auch dann noch extrem viele eigenen Regeln etabliert und das am Ende sich nicht gezwungen anfühlt, nicht gestopft und auch nicht langweilig beim nochmal gucken vor allem. Das war für mich auch wichtig, welchen Film würde ich immer nochmal gucken können. Und das letzte habe ich jetzt 4-mal gesehen und ja, es ist einfach super, super rund. Also wie du sagst, fast zu rund und deswegen kann man ihn nicht loben. Das ist bei mir wie mit dem... Das würdest du mich beschreiben. Das ist, was? Das ist bei mir wie mit den Jahresrückblicken. Ja. Ich habe hier andere Dinge als vielleicht im Jahresrückblick. Mhm. Und so wäre das da auch. Aufs ganze Jahrzehnt, wenn ich einen Film sagen müsste, der in diesem Jahrzehnt, den man gesehen haben sollte, dann könnte ich mich durchaus auch auf Inception einlassen. So, weil das stimmt schon. Es ist nur bei mir ganz persönlich, von meinen Nolan-Filmen, ich fand Interstellar besser. Ja. Ja, eben, also genau. Aber, also für mich ist es, glaube ich, die Entscheidung, Inception. Wenn ich sagen müsste, einen Film, der für die 2010er steht. Dann sage ich, gut, dann Inception an, so. Aber für mich ist Inception irgendwie noch so das letzte Jahrzehnt. Also das ja, letzte das stimmt, Jahrzehnt. Das ist einfach auch schon ganz am Anfang gewesen, ja. Ja, das war 2010, das stimmt. Ja. Also bei euch beiden Inception, oder was? Wenn ich mich hätte festlegen müssen, hätte ich jetzt, glaube ich, Inception gesagt, ja. Ansonsten hätte ich noch im Angebot 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ah, der war so. Ja, die ganzen Honorable Mentions so ist natürlich auch, mein Gott. Nee, tatsächlich auch als nicht als der Film, der das Jahrzehnt beschreibt, sondern als der Film, den ich in dem Jahrzehnt auch sehr sehenswert fand. Also ich. Echt so sehr, okay. Das ist kein Coen-Film, oder? Nein. Nee, genau. Das ist hier, wie heißt der nochmal? Der auch Brügge, Sehen und Sterben gemacht hat. Ich krieg den Namen gerade nicht mehr hin. Psychos. Ja. Und für mich hat der einen ganz starken Coen-Vibe, den ich bei denen ihren letzten Filmen nicht mehr hatte. Mhm. Weil sie es schaut, weißt du, was das Problem bei den Coens war? Jetzt kommt er mit der wilde, winkende Finger. Ja. Nee, aber weißt du, was das Problem bei den Coen-Filmen bei den letzten war? Nee, keine Ahnung. Die haben's ich verstehe es nicht. Die haben es mit ihrem Stil übertrieben. Mag sein, ja. Also im Nachhinein fand ich Inside Llewyn Davis übrigens ganz gut, aber... Den habe ich nie fertig geguckt. Aber allein diese Einstellung, wo Channing Tatum zwischen den Füßen von dem einen Typen so durchguckt bei Hail Caesar. Ja, also den mochte ich gar nicht eigentlich. Der war absolut furchtbar. Aber ich finde gerade, die Coens machen so verschiedene Filme. Nee, eben nicht mehr. Findest du nicht? Echt? Also früher war alles sehr ähnlich. Also genau, war alles cool, aber jetzt probieren sie ja wirklich Sachen aus. Dieser frühere Stil, den finde ich, haben sie verloren. Also da würde ich übereinstimmen. Entweder er ist einfach nicht mehr so gut, also weil sie es übertrieben haben, oder sie machen einfach auch tatsächlich jetzt andere Sachen. Aber das hat das für mich wieder eingefangen. Das war ein Film, wo ich sagen würde, so und dazu kommt halt auch noch, dass er auch gut ist einfach. Ja. Also, 3 Billboards, ja. Also 3 Billboards war damals, was war das, 2018? Ja, könnte passen. Ja, bei uns schon. War auf jeden Fall der beste Film. Aber muss da bei den Oscars 2018 war, muss er 2017 rausgekommen sein. Nur wenn ich allein an 2018 denke, würde ich schon andere Sachen eher als den nennen. Also den du vorher meintest, den Zeichentrickfilm, den du jetzt nicht mehr nennen kannst, ist natürlich Your Name, den ich auch wirklich, wirklich stark fand. Steht bei mir tatsächlich höher. Ja. Echt? Also war dir nicht französisch genug? Ja, wir haben da ein bisschen die Untertitel gefehlt. Ich gucke mir das doch nicht in der deutschen Synchro an. Wer bin ich denn, so ein Bauer oder was? Nee, aber ich fand, also der Anfang war super unterhaltsam, wo das so eingeführt wird mit dem Wechseln und dann verliert er mich mit diesem Spucke-Sake und dieser Höhle, keine Ahnung. Ich glaube, ich fand genau das Tolle, dass der Film stellenweise, weil ich glaube, das ist das, was ich generell so schön an Filmen finde, wenn die mir einen Lebensalltag zeigen, der nicht meiner ist. Also eben, ist das bei dem Anime-Kram nicht immer der Fall? Genau, das ist wirklich tatsächlich für mich ein großer Catch bei Anime, dass ich halt eine andere Kultur in gewisser Weise natürlich nur kennenlerne. Oder auch bei Parasite, dass das in Südkorea das Leben auch anders ist als hier. Und ich glaube, das ist was Your Name halt streckenweise einfach gemacht hat, gerade durch so Sachen wie diesen Sake und so. so Szenen, die einfach nur die Welt ein bisschen lebendiger machen und sich, ja, die fühlt sich dann einfach. Ich verstehe, was du meinst, aber dass das auf einmal so ein Plotpoint in dem Film ist, fand ich sehr, sehr merkwürdig. Ja, war halt ein gutes, war halt ein Mittel zum Zweck. Also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden. War ja nicht untertitelt. Ja, eben. Genau, Deutsch kann ich nicht. Ja. Nee, also den, das war auch so einer, den ich noch gerne genannt hätte. Ich finde es auch witzig, dass keiner von uns The Revenant genannt hat, weil ich glaube, wir waren schon, also ich weiß noch, dass wir beide damals beeindruckt waren, als wir ihn gesehen haben. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war so kurz echt davor. Okay. Also das Double-Feature wird langsam zum Quadro-Feature oder so. Ja. Wir müssen sehr viel nachholen. Also ich habe damals The Revenant, das erste Film, den ich in Dolby Atmos gesehen habe. Mhm. Das war schon geil. Ja. Also da habe ich ihn dann schon zum dritten Mal gesehen. Aber krass, dass er bei dir gar nicht abgetaucht ist dann. Birdman und Revenant. Birdman schiebt man noch, ja. Ich habe echt hart gekämpft, aber Spider-Man war halt besser. Das ist so geil. Ja, also den hätte ich ansonsten noch genannt. Klar gibt es dann noch so Sachen wie The Wolf of Wall Street auch, um noch einen DiCaprio zu nennen. Ich fand den wirklich toll. Ich weiß, manche. Der war 3 Stunden lang und der kam mir vor wie eine halbe Stunde. Können wir einfach generell sagen, dass 2014 einfach ein gnadenloses Jahr war, weil bei uns war nämlich Wolf of Wall Street leider auch 2014, auch wenn er 2013 bei den Amis 14 war. Und 18, ja. Eben. Aber bei DiCaprio muss ich noch kurz, also der ist eben sein großes Jahrzehnt, waren ja die 90er, da ist er ja wirklich als Schauspieler gestartet. Mhm. Dann waren die Nuller, wo er als Schauspieler nochmal richtig Gas geben durfte und jetzt, also die Zehner, das ist DiCaprios Jahrzehnt, oder? Ja. Also wie macht er das? Ich das auch seit 30 Jahren liefert der fucking ab, Mann. Ja. Vor allem, wenn ich gucke, wie viel, also wie er in fast jedem Jahr in irgendeinem Film bei mir mitspielt, in Inception, in Django Unchained, in Wolf of Wall Street, wo war das andere? Man denkt das immer so gar nicht. The Revenant, aber das ist alles in diesen 10 Jahren nur und jeder Film davon, also klar, Django war jetzt für dich eher nicht so, aber grundsätzlich finde ich, ist jeder von diesen Filmen so, ja, guck den auf jeden Fall an. So. Shutter Island war vielleicht nicht so geil, aber Shutter Island war auch, glaube ich, 10er Jahre. Viele feiern Shutter Island sehr. Ich mag den auch nicht so, aber der ist, glaube ich, auch in dem Jahrzehnt noch drin und viele mögen den ja wirklich gern. Also er ist unfassbar, wie oft der drin ist. Und Scarlett Johansson auch bei mir tatsächlich. Her zum Beispiel hätte ich gerne noch den genannt, auch wo sie ja zumindest die Stimme ist. Also auch Scarlett Johansson fiel mir auch immer wieder auf, mit Joaquin, dass sie in starken Sachen hier mit dabei ist. Ich hätte auch noch Victoria. Habe ich auch aufgeschrieben. Fand ich auch wirklich. Also, das war so der. Ich hatte mich nämlich ein bisschen geärgert, dass ich so gar keinen deutschen Film hatte in meinen 10 Dingern. Und der kam auch in die engere Wahl, aber dann habe ich halt Whiplash. Ich konnte halt nicht gegen Whiplash, konnte ich ihn nicht austauschen. Mhm. Das ging nicht. Und ich habe auch überlegt, einen Lars von Trier-Film reinzunehmen. Mhm. Aus Prinzip. Einfach 2011. Einfach weil Lars von Trier macht einfach interessante Filme. Ob es die besten sind oder nicht. Aber wann? 2011 oder? Ich glaube, ich kenne keinen einzigen, aber. Ich habe halt überlegt, Melancholia oder House the Jack. Ich hatte Melancholia, das war das, wo ich meinte, in dem Jahr, wo ich dann Black Swan genommen habe. Alle anderen Filme in diesem Jahr wären, sag ich mal, weirder gewesen. Blue Valentine, alles, was wir geben mussten, so hätte ich gerne noch mit reingenommen. Mhm. Und eben Melancholia war ganz lange das, was ich für 2011 genommen habe. Und dann habe ich gegoogelt und habe festgestellt, dass Black Swan nicht 2010 bei uns war, sondern 2011. Und dann dachte ich, gut, ich kann jetzt nicht, also Natalie kann ich jetzt nicht ganz rauslassen. Das kann ich nicht. Sonst, was wir gar nicht erwähnt haben, ist Call Me By Your Name. Ja, aber ich habe den bis jetzt nicht gesehen. Ich auch nicht. Ah, ich habe den gar nicht gesehen. Ja, ich weiß, das ist noch so einer. Du kannst mir, glaube ich, langsam 10 Filme ausleihen, weil ich hätte wirklich summiert sich ganz. Er schaut nicht so viele Filme, deswegen. Mein DVD-Regal hätte ich einfach übertragen sollen. Ja. Das ist sinnvoll gewesen. Ich habe noch ein paar kleinere deutsche Sachen. Vincent Willmeer fand ich ein wirklich guter deutscher Film, der war 2010. Die kommenden Tage war auch 2010. Also auch, es ist nicht so, dass deutsche Filme nicht gut gewesen wären in diesem Jahrzehnt, aber es war halt immer, wenn in dem Jahr dann sowas wie Inception rauskommt. Nee, ja, gut, sorry, was soll ich machen? Also ich kann da nicht irgendwie. Ja. Das, ich, durch meine eigene Regelung, dass ich mir gesagt habe, ich nehme für jedes Jahr nur einen Film, habe ich natürlich super viel streichen müssen. Und 2014 war halt nur noch unmenschlich. Grand Budapest Hotel, Gone Girl, Interstellar, Ex Machina, Wolf of Wall Street, Her, What We Do in the Shadows war in dem Jahr. Gone Girl. Der Babadook. Es war einfach so, dieses Jahr war einfach brutal. Gone Girl, ja. Den hast du mir auch überhyped. Ey. Und dann haben wir den geguckt und dann war das halt so ein Standard-Horrorfilm. Überhaupt nicht Standard. Wo war denn der? Also, keine Ahnung, sowas habe ich schon 100 Mal gesehen. Also, nicht verglichen, wenn du sonst Paranormal Activity gewohnt bist. Dann. Ja, klar, aber also keine Ahnung. Allein schon, dass der Film halt überhaupt irgendwas anderes verhandelt, außer sein übernatürliches Element. So. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe meine Phase, da habe ich ungefähr jeden Horrorfilm, der auf der Erde existiert, angeguckt. Und keine Ahnung. 2014 war auch noch Nightcrawler. Der war auch 2014. Ach du Scheiße. Jake Gyllenhaal, also das undankbar. Muss die großartigste schauspielerische Leistung ever sein. Ja? Das war so spektakulär. Ja. Und das war ein richtig krasser Fail, dass die Oscars gesagt haben, nö. Ja. Nö. Einfach nö. 2014 war bei uns auch Gone Girl. Ja, den hatte ich schon kurz aufgezählt. Ach so, und Dallas Buyers Club. Ja, den fand ich nicht so krass. Der war auch ich fand so ihn super. Der war nicht schlecht, aber ich glaube, das war durch dieses Hey, Matthew McConaughey gewinnt. Ja, und Jared Leto hat auch noch gewonnen. Ich habe wieder abgemagert. So, okay, also beide Darsteller gewinnen für diesen Film. Ach du, jetzt für den Oscars. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Und ich fand den jetzt nicht schlecht oder so, aber das war das, was du gerade bei Babadook gesagt hast. Für mich war das auch so, ja gut, ich kenne schon so grundsätzlich die Story von dem armen Kerl, der halt AIDS kriegt und dann geht sein Leben den Bach runter. Also ist trotzdem, war ja, glaube ich, eine echte Geschichte, aber war für mich irgendwie nicht so, also der Film hat auch nicht für mich dann irgendwas Neues mit dieser Kritik, Geschichte. Die Pharma-Kritik, die da mit drin ist und... Es war so ein Standard, da war so wie I, Daniel Blake. Drogenpolitik so. Und also das. Ja, es war ein Standard, also ja, das ist ein Film nach Drehbuch. Also. Standard. Ja, aber halt so nach so einem Klischee-Drehbuch. So, du hast ja richtig gemerkt, das ist ein Film, der wird jetzt gemacht und die Schauspieler machen das und dann werden die für den Oscar nominiert und dann gewinnen die vielleicht. Das sehe ich da nicht so. Also ich fand, das war so ein Oscar-Bait-Film. Also übel war er nicht. Aber das muss das gleiche Jahr gewesen sein, in dem er auch Interstellar gemacht hat. Das war aber schon noch eine schauspielerische Bandbreite. Das haben wir, glaube ich, damals eh besprochen, dass das generell sein Jahr war, weil das war dasselbe Jahr, in dem True Detective rauskam. Oh. Also das war einfach das Jahr von Matthew McConaughey. Das war doch damals die McConaissance, haben sie, glaube ich, gesagt. McConaissance. Ja, das wurde dann echt so genannt, weil er halt einfach plötzlich so eine Phase hatte, wo er in nur geilen Sachen war. Jetzt, glaube ich, ist er damit wieder vorbei. Jetzt macht er wieder irgend so einen Schmarrn wie The Gentlemans oder so. The Gentleman, natürlich. Wolf of Wall Street war auch dabei. Stimmt, da war auch mit drin. Und das ist ja auch in dem Jahr. Bei uns ist das auch in 2014. Fuck, einfach diese Stelle, Mann. Also bis heute, wenn die kommt, ich breche einfach nur ab. Fergasi, Fugasi ist alles Feenstaub. Ich möchte noch eine andere schauspielerische Leistung des letzten Jahrzehnts rausheben. Ja. Und zwar von einem mittlerweile leider verstorbenen Philip Seymour Hoffman in ja. The Master. Absolut, also das eben, also man hat auch Leute verloren in dem Jahr, der Jahrzehnt dann, also das fand ich sehr bitter. Ja. Das ist unglaublicher Schauspieler. The Master war nicht so mein Film, muss ich sagen. Vielleicht muss ich den auch echt nochmal gucken, weil damals, ich fand den sehr anstrengend zu gucken, aber was außer Frage stand, waren die Performances. Also auch ja. Amy Adams wie der Joaquin Phoenix, mega gute Schauspieler, also war schon krass. Mhm. Ja. Alles steht Kopf, würde ich auch noch erwähnen wollen. Also, den habe ich nicht gesehen bis heute, ich bin ja kein Pixar-Gucker, deswegen okay, nie krass. Gesehen. Um einen Coen-Film zu nennen, der bei uns 2010 war, A Serious Man. Und ich fand den damals... 2010 war der? Nee, das ist genau das, was ich gemeint habe. A Serious Man ist okay, ja. Also auch True Grit ist ja wirklich gut. Der war, glaube ich, vorher. Aber das ist genau diese Richtung, wo ich gesagt habe, es geht in so eine Richtung, die, das ist nicht mehr das, was Three Billboards dann wieder war. Ja. A Serious Man, welcher Film war? Nur, dass halt Three Billboards nicht von Ihnen ist. Nur noch so ja, noch klarzustellen, ja. Nicht, dass wir ja. Die größten Idioten dastehen. Wie wir wissen, dass es nicht von ihm ist. Welcher Film war das, A Serious Man? Das war der mit diesem, das war so ein Lehrer und das, also das ist eben ein bisschen schwierig, den Plot zusammen zu fassen. Mit dem Tornado am Ende? Genau, wo am Ende, okay. Und dann ist er auf seinem Dach und dann sieht es die Nachbarin nackt und dann plötzlich ist er bei der Nachbarin, hängt da rum und es gibt immer diesen einen. Ist das einen, mit George Clooney, mit dem, der sein Sexgerät gebaut hat? Nee, das ist Burn After Reading, den ich ihm auch mega mochte. Aber also der ist 2009 oder der so. Der ist älter, aber. Also ich mit dem Coens, ich weiß nicht, ob ich da so ganz zustimmen kann, weil ich aber auch manche Sachen nicht gesehen habe, weil es gibt ja auch diesen einen auf Netflix. The Ballad so of Buster Scruggs. Ich weiß nicht, der sah für mich im Trailer aus wie ein klassischer Coen. Der ist immer, also es sind ja so verschiedene Segmente, also immer kleine Stories. Mhm. Und je weiter dieser Film läuft, desto schlechter werden diese Stories. Das ist echt wirklich furchtbar. Irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Schlimm. Also die am Anfang mit James Franco ist geil, aber dann wird es echt immer bescheuerter. Also und das nicht im guten Sinne. Ja gut, also ich habe nichts mehr. Das war... Ich würde noch ganz kurz Suspiria, das Remake, nennen. Ja, ist schon ein cooler Film. So. Und ich mein, ich habe mich nicht getraut, das aufzuschreiben, aber ich fand es mega. Das war geil, nee, oder? Der Film, ich bin extra zweimal ins Kino gegangen. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass Tobi halt, Tobi ist Dakota Johnson, das, was für mich Natalie Portman ist. Ne? Also ich finde auch Dakota Johnson richtig gut, ja. Also jetzt nicht nur optisch, sondern auch schauspielerisch. Ich finde auch Natalie Portman nicht nur optisch gut, sondern auch schauspielerisch. Also Jackie war jetzt nur so Mittelmaß. Echt? Überhaupt nicht? Sie ist in dem Film großartig. Ja, sie schon, aber ich habe mich gelangweilt. So, ja, der Film ist einfach langweilig. Ja. Ich sage ja schon nichts, alles okay. Nee, sie war großartig, ja, aber der Film war halt langweilig. Ja. Ja, halt sehr die melancholisch hat, und depressiv das irgendwie. Nee, nicht mal das. Der war einfach nur echt langweilig. Ja. Also ich hab noch eine letzte Menschen, einen Film, der keine Top-Liste bei mir reinkäme, aber der mich total beeinflusst hat oder überrascht hat, das war McQueen. Ich weiß nicht, hat vermutlich keiner gesehen. Das ist über den britischen Modedesigner Alexander McQueen. Ja. Doch, die habe ich gesehen, ja. Und das ist so eine Mischung, glaube ich, aus echten Filmaufnahmen, aber schon ein Spielfilm, der sich aber an schon dem, wie es passiert ist, orientiert. Das ist ein Modedesigner, der Mode für den Laufsteg macht. Sagt man Laufsteg? Ja, wirklich nur Prêt-à-porter, also wirklich so Catwalk. Haute Couture sagt man, glaube ich. Wirklich Zeug, was du eigentlich nicht in der echten Welt tragen kannst. Ein Thema, wo ich denken würde, das interessiert mich gar nicht. Und der macht sich darüber nicht lustig. Das ist kein James Franco-Film oder sowas, wo ich sagen würde, ah ja, ich habe deswegen Zugang zu der Materie, sondern das ist absolut ernst und serious, beschäftigt er sich damit. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, ah, so funktioniert so eine ganze Welt, die sich für mich ab diesem Moment erst erschlossen hat, wo ich erst ab diesem Moment überhaupt verstanden habe, worum es dort geht. Das ist, keine Ahnung, ich habe das vorher auch nicht als Kunst wahrgenommen, Mode zu machen. Und das wirklich. Nee, war eine coole Doku, ja, wirklich. Also, weil ich bin da gar nicht bewandert, ich kannte den auch vorher nicht. Ich auch nicht, gar keine Ahnung. Der ist scheinbar schon super fame, Alexander McQueen hieß er, glaube ich, oder? Und aber, das war eine coole Doku einfach, weil sie eben, das, wie du sagst. Ich glaube, es ist keine Doku, ich glaube, es ist ein Spielfilm. Nee, das war doch dokumentarisch, oder nicht? Das war mit echten Szenen, aber ich dachte, die haben da einfach Leute interviewt, so wie ich den. Meinst du, das waren nichts geschauspielert? Ja, stimmt, das waren wahrscheinlich alles echte Aufnahmen, ne? Ich glaube auch. Das waren halt, das war nicht so eine klassische Doku, die haben halt so viele Archivaufnahmen benutzt. So teilweise hinter der Bühne, wo er da so rumläuft und deswegen wirkt das dann nicht so auch total wie krass, eine klassische Doku inszeniert. Weil der so. Halt, von dem gibt es halt Filmaufnahmen, seit der 16 ist oder sowas. Ja, und das Beste war einfach, auch, wie der Typ hat überhaupt nicht ausgesehen wie ein Karl Lagerfeld oder so, sondern wie so ein kleiner White Trash Boy. So ein bisschen dicker, in so einem weißen T-Shirt ist er rumgerannt und überhaupt nicht wie ein Modedesigner. Und bis zum Ende, der sah immer ein bisschen aus wie ein Typ aus so einem Blink-182-Video oder sowas. Also ganz komisch irgendwie. Also ja, nichts von der Top-Liste, aber ein wirklich beeindruckender Film. Ich hatte auch noch eine Doku, und zwar Amy. Ja, Amy war schon echt gut. Also es war schon. Den habe ich, glaube ich, damals im Podcast auch genannt, als einen der besseren. Ich weiß nicht, was ist, welches Jahr ist das? 2014, 2015? Kann ich es nicht sagen. Irgendwie in dem Dreh. Ja, doch, hat mich auch wirklich bewegt, vor allem, weil ich nicht mega krass der Amy Winehouse-Fan bin oder mag die Musik, aber ist jetzt nicht. Wie du das gesagt hast, man kriegt da also Einblick in was ganz Neues. Eben, ja. Und Amy hatte irgendwie. Also du hast den Film geguckt und dann hast du die Musik von ihr erst verstanden. Mhm, ja. Vorher hat man sie so gehört, aber dass sie wirklich einfach eins zu eins das singt, was sie durchlebt hat, das war irgendwie, das war total augenöffnend, keine Ahnung. Das war echt krass. Die Arme. Ja gut, 2 Stunden 15 Minuten steht bei mir auf der Uhr. Ich glaube, das reicht. Ja, ich glaube, es gibt genug Geheimtipps und Spider-Man. Und Alter, ihr werdet mir danken, wenn ihr diesen Film endlich seht. So. Er kommt angekrochen und küsst mir die Füße. So, danke, Tobi, dass ihr mir den Film. Ja, also so, und drückt mir den Scheißkopf auf seinem Tablet. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Haufen Zeug, was ich jetzt gucken will, das stimmt. Vielleicht kriege ich jetzt auch Climax mal hin. Wir sollten wirklich so einen Tag bauen. So mit, jeder sucht einen Film aus. Das haben wir eigentlich schon sehr oft vorgehabt, dass jeder einen Film bestimmt. Und ja, dann wird es wohl Spider-Man bei dir. Nö, ihr wollt den ja sehen. Ja, wenn du uns den so nahelegst, dass der so gut war, dass er einer der 10 besten Filme des Jahrzehnts war. Ja. Witzig auch, dass du echt so schön mainstreamig reingegangen bist und dann völlig abgedriftet bist. Ich dachte, ich muss ein bisschen approachable wirken am Anfang. Ja, okay, dann. Ja, der hat auch Interstellar. Also. Danke, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Wir sind echt, ist nicht ganz der längste Podcast geworden. Ich weiß nicht, warum Star Wars so ewig lang wurde. Aber ja, wir haben ein ganzes Jahrzehnt behandelt, auch nicht schlecht. Also 2030 treffen wir uns dann wieder. Ja, stimmt, genau, 2030. Genau, ich musste kurz nachrechnen. Mal gucken, ob ich da Zeit habe, weiß ich noch nicht. Ja, also ich glaube, wenn du den Termin jetzt einträgst, klappt das schon. Ah, das ist ganz schlecht. Also nur wenn es auf den Dienstag fällt, sonst kann ich 2030 nicht. Mensch. Okay, ja, cool. Dann danke euch und das war's vom Top of Our Podcast. Bis zum nächsten Mal.